Herren, zur Sommeruni in der Landungsstadt begrüße ich Sie heute sehr herzlich. Heute zur Veranstaltung Reformer oder Ketzer zum Umgang mit Abweichlern in den Religionen. Dass die Reformation vor 500 Jahren gescheitert wäre und Luther vergessen wäre, ist heute nicht vorstellbar. Dennoch gab es in allen Religionen gescheiterte Neuerungsversuche und mit ihnen in Vergessenheit geratene Protagonisten. Warum in den Religionen manche Reformen gelangen und andere erfolglos blieben, darum soll es in dieser Veranstaltung gehen. Wenn es um solche Fragen geht in der Religionswissenschaft, dann wissen Sie bestimmt, gibt es in Hannover den Experten, und ich freue mich sehr, dass wir den heute wieder für diese Veranstaltung gewinnen konnten. Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Dr. Peter Handel. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu Herrn Professor Handels noch kurz sagen. Er studierte Religionswissenschaft, katholische Theologie und Orientalistik in Freiburg und Paris. Er leitete fast 40 Jahre das Institut für Religionswissenschaft hier an der Leibniz-Universität. Seine Spezialgebiete sind neben Methodenfragen in der Religionswissenschaft vor allem aktuelle Probleme der islamischen Ethik. Er hat zahlreiche Publikationen verfasst, zahlreiche Auszeichnungen erhalten, er hat das Gasthirnen- und Seniorenstudium von Beginn an begleitet, ist seit dem Beginn der Sommeruni mit dabei, ist Förderer unseres Vereines Campuskultur und vieles, vieles mehr. Diese sehr kurz umrissene Vita wird seinem langjährigen Schaffen längst nicht gerecht, aber ein paar Eckdaten wollte ich doch wenigstens nennen. Ich wünsche Ihnen spannende Einsichten und anregende Diskussionen zu Reformer oder Ketzer. Bitte, Herr Professor Handels. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich noch bedanken bei Herrn Bertram für die freundlichen Worte der Einführung und freue mich, viele bekannte Gesichter hier zu sehen, freue mich aber auch, manche mir noch nicht bekannten Gesichter zu sehen, die ich dann wahrscheinlich unter die mir bekannten Gesichter in Zukunft rechnen darf. Bevor ich beginne, erlauben Sie mir bitte noch zwei Vorbemerkungen. Die eine ist, dass ich mir erlaubt habe, sozusagen zur Unterstützung der eigenen Arbeit und auch des Engagements, das wir an der Universität und in der Stadt haben, einen Flyer mitzubringen für den Freundeskreis der Religionswissenschaft, der noch neue Mitglieder brauchen kann. Ich habe allerdings nicht ganz so viele Exemplare mitgebracht, weil ich weiß, dass viele hier diesen Freundeskreis schon kennen und auch einen Flyer haben. Darüber hinaus habe ich aber noch einen weiteren Flyer in größerer Zahl, sicherlich vollständig, mitgebracht für all die, die einen Baustein mitsteuern wollen oder mit beisteuern wollen für das Haus der Religionen, das wir in Hannover haben. Und das bekanntlich ein Unikum in der Bundesrepublik ist und das umgebaut werden wird. Dafür fehlt natürlich Geld und ich möchte auch im Namen des Rates der Religion, für das Haus der Religionen braucht man natürlich auch Geld und als Mitglied, beratendes Mitglied im Rat der Religionen, habe ich mich dann bereit erklärt, auch außerhalb des dortigen Rahmens etwas Propaganda zu machen. Es würde mich freuen, wenn Sie diese Flyer mitnehmen, möglichst auch weitergeben an Leute, die Sie kennen. Sie reichen nicht aus, also in der Pause greifen Sie schnell zu, damit Sie die vorhandenen Exemplare haben und entsprechend lesen und dann über Flüsterpropaganda, Internet, E-Mails und was es da alles so gibt, dann den Leuten entsprechend Informationen geben, dass diese Möglichkeit besteht. Bemühen, nach der Pause eine kleine Fragerunde einzubauen für Fragen zum ersten Teil. Erfahrungsgemäß hat sich dann in der Pause etwas gesetzt und die Fragen können präzise gestellt werden, ohne dass es ausartet in Zusatzreferate. Und dann am Ende der Veranstaltung ebenfalls noch ein paar Fragen zu beantworten. So viel zum äußeren Rahmen der Veranstaltung. Ich möchte sehr bitten, die Pause voll zu nutzen, aber pünktlich auch wieder zurückzukommen. Die Geschichte des Christentums ist gekennzeichnet durch drei große Brüche, die kurioserweise oder zufällig, wie auch immer, im Abstand von jeweils 500 Jahren stattgefunden haben. Der erste große Bruch ist die Spaltung des Christentums zwischen den, wie man oft sagt, morgenländischen Kirchen und den orthodoxen Kirchen. Die zweite Spaltung ist gekennzeichnet durch den Bruch innerhalb der abendländischen Kirchen in das, was man die orthodoxen Kirchen und die lateinische Westkirche nennt. Und die dritte Spaltung, wieder 500 Jahre später, dann im 16. Jahrhundert, die Aufspaltung der lateinischen Westkirche in die protestantischen Kirchen und die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche. Aus diesen Aufspaltungen sind dann jeweils Unterspaltungen hervorgegangen, sodass wir das Christentum heute in einer sehr, sehr differenzierten und facettenreichen Form erleben und oft Schwierigkeiten haben, wenn wir uns die unterschiedlichen Erscheinungsformen, Theologien und Ausprägungen bis hin in die Liturgie ansehen, zu glauben, dass das alles eine gemeinsame Wurzel hat, obwohl alle sich auf Jesus Christus irgendwie als ihren Gründer berufen. Die erste Spaltung ist dadurch ausgelöst worden, dass ursprünglich das Christentum vielgestaltig aufgetreten ist, sozusagen unterschiedliche Gemeinden und Gemeinschaften, die sich auf Jesus Christus als ihren Gründer berufen haben, sehr heterogene Vorstellungen von dem hatten, was ihr Glaube inhaltlich bedeutet, vor allen Dingen, welche Rolle Jesus Christus in dieser Glaubenssicht spielt. Jesus Christus war für die einen sehr in die Nähe Gottes gerückt und für andere stärker als Mensch betrachtet. Er ist gewissermaßen dann auch noch zum Problem geworden, wie in der Taufformel, nämlich geht hin und tauft alle, wie es am Ende des Matthäus-Evangeliums heißt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und trotzdem wird behauptet, sie glauben an einen einzigen Gott. Was macht man dann mit Vater, Sohn, Heiligen Geist und einem Gott? Das führte in den ersten drei Jahrhunderten zu Auseinandersetzungen über die Frage, wer Jesus ist und wie er als Mensch oder Gott jedenfalls gesehen werden soll und wie sein Verhältnis zu dem ist, der in der Tradition der Vater genannt wird. Zur ersten großen Auseinandersetzung kam es zu Beginn des 4. Jahrhunderts, Wir müssen uns das recht drastisch vorstellen, wenn Leute etwa in Konstantinopel auf dem Markt eingekauft haben, dann hat die Verkäuferin oder der Verkäufer die Käuferin oder den Käufer gefragt, wofür sie theologisch stehen, und zeitgenössische Quellen überliefern, dass je nachdem, wie die Antwort ausfiel und die Position der Verkaufenden war, die Leute bedient wurden oder nicht. Dieses Beispiel zeigt, dass es also einen Streit gab bis in die normalen Ebenen der Laien und der normalen christlichen Bevölkerung und dass dieser Streit sehr stark die Einheit dieser Kirche bedrohte. Jedenfalls empfand das Kaiser Konstantin so, als er zu Beginn der 30er Jahre im 4. Jahrhundert zu der Überzeugung kam, er möchte das Christentum zur Basis einer gemeinsamen Reichsideologie machen. Er führte zwar noch nicht das Christentum als Staatsreligion ein, aber sein Anliegen war, eine gemeinsame ideologische, würden wir modern sagen, Basis zu schaffen, die es ermöglicht, dass alle in einem Konzept vereint sind. Und da störte die Erkenntnis, dass diese dafür ausgesuchte Religionsgemeinschaft intern zerstritten ist und an inhaltlichen Fragen fast zu zerbrechen schien. Deshalb war es das Anliegen des Konstantin, ein einheitliches Konzept zu haben. Eine einzige Ideologie. Vermutlich war es ihm dabei ziemlich gleichgültig, wie die aussah, ob sie der einen oder der anderen Richtung mehr zuneigte. Wichtig war ihm, und er wollte das auch partout durchsetzen, dass ein vereinheitlichtes Konzept, dem alle zustimmen, die Grundlage bildete. Sein Anliegen fand dann eine Konkretisierung, indem er eine Bischofskonferenz einberief, eine Versammlung, die man heute im Rückblick ein Konzil nennt. Dieses Konzil fand statt auf kleinasiatischen Boden, in der heutigen Türkei gelegen, in Nicea oder in der griechischen Form Nikaia, und hatte zum Ziel, zu entscheiden, ob nun Jesus auf eine Stufe mit Gott gestellt werden sollte oder nicht. Gestritten wurde dabei um einen einzigen Buchstaben, ein Jota, den kleinsten Buchstaben des griechischen Alphabets, denn eine Neuschöpfung war zur Basis dieser Auseinandersetzung geworden, während das klassische, auch das biblische Griechisch, nur Homoios kennt, nämlich ein griechisches Wort, das sowohl gleich als auch ähnlich heißt, hat man nachher unterschieden zwischen Homoiousios, ähnlich im Wesen, oder Homoousios, gleich im Wesen. Und das war die Streitfrage, um die es ging. Also ein einziger Buchstabe war das entscheidende Unterscheidungskriterium. Allem, was wir wissen, ging es da bei der Mehrheitsentscheidung nicht ganz mit rechten Dingen zu. Einige kamen verspätet, die wurden natürlich gar nicht gefragt, weil man schon vorher abstimmte und vermutlich auch wusste, dass man das besser vorher tat, damit die Abstimmungsergebnisse eindeutig sind. Das braucht uns nicht interessieren. Was uns in diesem Zusammenhang hier für die Frage Reformer oder Ketzer interessiert ist, dass zwei Begriffe in diesem Konzil zu Schlüsselbegriffen wurden, indem sie eine Wortbedeutungsveränderung erfuhren im Vergleich zu dem Sprachgebrauch, der vorher üblich war. Der eine Begriff ist der Begriff Dogma. Dogma war vorher in der hellenistischen Zeit, in den Philosophieschulen, ein Lehrsatz. Ein Lehrsatz, der möglichst systemimmanent, kohärent ein System ergab, das irgendwie nachvollziehbar und ohne logische Brüche war. Aber Dogma war damals noch nicht verbunden mit einem Wahrheitsanspruch. Durch Nikaia bzw. Nicea 325 nach Christus wird nun der Glaubensgrundsatz zu einem Wahrheitssatz. Die Aussage, Jesus ist dem Vater wesensgleich, wird nicht nur zu einem Lehrsatz innerhalb eines beliebigen Systems, sondern zu einer Wahrheitsaussage, sodass Heiresis, der zweite Begriff, der vorher die Philosophieschule meinte, in der Dogmata systemkonform und in sich beschlossen vorgetragen wurden, dass Heiresis nun auch wieder mit der Wahrheitsfrage verknüpft wurde und infolgedessen eben zu einer Irrlehre wurde, wenn nicht die allgemein akzeptierte Konzeption des Dogmas geteilt wurde. Wir haben es also mit dem Versuch zu tun, der durch die Jahrhunderte, man kann sogar sagen durch die Jahrtausende, erfolgreich verteidigt wurde, Grundsätze mit Wahrheitsanspruch zu verbinden und damit Abgrenzungen vorzunehmen gegen andere Positionen. Diese Abgrenzungen werden als Irrlehren aus der Wahrheitssicht deklariert, im Fremdwort Häresien genannt und sind sozusagen dann die Lehren der Ketzer. Auf dieser Basis kann auch dann jener Unterschied entstehen, der für die abendländische Reichskirche zentral wird, nämlich eine orthodoxe Lehrweise. Orthos, richtig, kennen Sie aus Orthographie, richtiges Schreiben. Doxa, Lehre, die richtige Lehre, sprich gegen alle Gerichte, die was Falsches bauen. Die orthodoxe Kirche ist eben die, die das Richtige verbringt. Und damit sind alle anderen Irrlehrer, und wenn sie sich nicht fügen, werden sie abgetrennt, griechisch Schisma, sie werden zu Schismatikern. Die Entwicklung, die ich hier jetzt nicht im Detail darstellen will, die Entwicklung zwischen 325, also dem Konzil von Nicea, über die Etappen 381, Konstantinopel, ein Konzil, 431, Ephesus, ein Konzil, bis hin zu 451, ebenfalls ein Konzil in Chalcedon oder Chalcedon, heute ein Vorort von Istanbul auf der asiatischen Seite, markieren weitere Etappen in diesem Abgrenzungsprozess. Sie enden in Chalcedon mit der Aussage über Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Die Abtrünnigen, Ausgegrenzten, Ketzer gehen sehr bald eigene Wege, finden dann die Aussage des Konzils von Chalcedon den Höhepunkt in der Divergenz und bilden ab dem Zeitpunkt eigenständige, von ihnen alleine verwaltete, in der Fachsprache autokephale Kirchen. Und so entstehen Kirchen wie etwa die syrischen, chaldäischen, die nestorianischen, die koptischen und die armenischen. Über einige dieser Kirchen läuft ja im Haus der Religion gerade eine Reihe unter dem etwas breiten Titel des orthodoxen Christentums. Der engere Sprachgebrauch ist orthodoxes Christentum im Sinne der abendländischen Reichskirche. Diese abendländische Reichskirche hat sozusagen mit Unterstützung der Kaiser sich durchgesetzt, wobei man sagen muss, das erklärt zum Teil den Sieg wie auch die Niederlage der morgenländischen Kirchen. Die Position des Kaiserhauses war nicht durchgängig einheitlich. Es gab sogar einmal den Fall, wo zwei Damen am Hof konkurrierend die Abweichler und die Orthodoxen unterstützten. Und etwa die Arianer sind aufgrund dieser kaiserlichen zeitweiligen Unterstützung eben nicht untergegangen, sondern konnten sich weiter ausbreiten. Am Rande sei da nur gesagt, die Goten waren Arianer und zogen als Arianer nach Frankreich und Spanien. Sodass später die sogenannte Reconquista gegen die Muslime der Sieg der katholischen Könige war und auf der Strecke blieben die Arianer in Spanien, die schon vorher dadurch eine Art Befreiung erfuhren, dass sie unter islamischer Herrschaft gerieten. Die abendländische Kirche war aber ihrerseits auch nicht ohne Streit und Konkurrenz. Und so kam es spätestens im 11. Jahrhundert, symbolisch wird dafür immer 1054 genannt, zum Bruch zwischen der abendländischen, innerhalb der abendländischen Kirche, zwischen der orthodoxen Kirche und der römischen Kirche, der lateinischen Kirche. Es entstanden orthodoxe Kirchen, alle dadurch gekennzeichnet, wie vorher schon, die morgenländischen, dass sie national ausgerichtet sind und ihre Liturgie Nationalsprachen feiern. Die lateinische Kirche hat als gemeinsames Band über die Völker hinweg den lateinischen Gottesdienst. Die Auseinandersetzungen zwischen den Orthodoxen und der lateinischen Kirche gehen in vielen Punkten ebenfalls um Abgrenzungsfragen. Natürlich an erster Stelle die Frage, ob der Bischof von Rom, also der Papst, ein Mitspracherecht, geradezu eine Aufsichtsrolle gegenüber den Patriarchen der orthodoxen Kirche habe. Es gab Auseinandersetzungen, oft auch sprachliche Missverständnisse hinsichtlich der Verehrung von Ikonen in der orthodoxen Kirche. Und es gab sozusagen ein national begründetes, aber religiös ausgestattetes Bedürfnis der Unabhängigkeit der orthodoxen Kirche gegenüber der lateinischen Westkirche. Und das Ganze führte bekanntlich zu einer Fülle von national orientierten, sprachlich geprägten orthodoxen Kirchen, wie etwa der natürlich griechisch-orthodoxen Kirche, dann aber auch der russisch-orthodoxen, der ukrainischen, der bulgarischen, der serbischen, der rumänischen und so weiter. Abgrenzung gewissermaßen als Orientierung für die eigene Identität. Und dieses Problem stellt sich erneut im 16. Jahrhundert, das ist auch schon vorher diskutiert worden, durch die Reformation. Wieder geht es um Abgrenzung und Machtposition. Wir wissen, dass vor allen Dingen eine zentrale Frage im Zusammenhang mit den Folgen des Thesenanschlags aus dem Jahre 1517, der dann eben zu regelmäßigen Jahrhundertfeiern, einschließlich der aus dem Jahr 2017 geführt hat, dass eine der zentralen Fragen war, wer hat eigentlich das Sagen oder das Monopol bei Auslegungen des Glaubens? Ist es die Kirche als Institution repräsentiert in den Bischöfen mit dem Papst an der Spitze? Oder darf der einzelne Gläubige aufgrund der Lektüre der Bibel sein eigenes Wissen einbringen und die Bibel deuten, ohne verpflichtet zu sein, eine Tradition mit zu übernehmen? Luther hat bekanntlich sehr stark sich für die Freiheit des Christenmenschen ausgesprochen und für sich reklamiert, was dann auch zeitgenössisch Calvin und Zwingli und andere getan haben, für sich reklamiert, dass er das Recht hat, Bibel auszulegen, Traditionen im dogmatischen Sinne auf ihre Richtigkeit, wieder geht es um die Abgrenzung und Wahrheitsfrage, zu überprüfen. Und falls er zu einem abweichenden Urteil kommt, so plädiert Luther dafür in einer Schrift von 1523, dass dann natürlich nicht der Staat in den Dienst gestellt werden darf, um hier möglichst auch noch mit Todesurteilen gegen den Abweichler vorzugehen. Die Freiheit des Christenmenschen muss respektiert werden und soll verhindern, dass der Mensch einem Fremddiktat unterworfen wird, dass gewissermaßen Glaube nicht zwangsläufig die Übernahme einer Fremdeinsicht ist, sondern auf eigener Entscheidung und Gewissensbildung beruht. Auf diesem Hintergrund entsteht ein Konzept der Freiheit und der Unabhängigkeit, von dem Luther meint, dass es am besten zum Ausdruck gebracht wird in der Vorstellung zweier Reiche. Es gibt sozusagen den geistlichen Bereich, für den die Religion zuständig ist, der aber getrennt gesehen werden muss vom weltlichen, für den die weltlichen Autoritäten zuständig sind, aber sie dürfen nicht zum verlängerten Arm der geistlichen Autorität werden, wie es zu Zeiten Luthers noch ganz gängig war, in dem der Papst eine Bulle der Verurteilung verschickte und der Kaiser auf den Bann die Reichsacht folgen lassen musste. Dass Luther in diesem Sinne nicht der Reichsacht ausgeliefert war, verdankt er der Unterstützung durch Friedrich von Sachsen, den Fürsten, der ihn entführen ließ und auf der Wartburg praktisch damit rettete und ihm mit zum Sieg der Reformation verhalf. Das Interessante ist allerdings, dass dieses Denken, was durchaus modern anmutet und Religionsfreiheit repräsentiert, im Denken Luthers verankert ist, aber in den konkreten Handlungsaktionen sich nicht wiederholt. Während er 1523 dafür eintritt, dass eben die Trennung zwischen dem Geistlichen und dem Religiösen, dem Geistlichen und dem Weltlichen, so durchgeführt werden muss, dass unter keinen Umständen die weltliche Macht eingesetzt werden darf zur Durchsetzung religiöser Ansprüche und zur Verurteilung und gar Verfolgung von Abweichung, ändert er seine Position in einem Gutachten zusammen mit Melanchthon und anderen 13 Jahre später, 1536, und legitimiert gegenüber Philipp von Hessen, dass dieser gewaltsam, verfolgend, ja letztlich tötend gegen die Wiedertäufer auftreten darf. Insofern haben wir es in der Reformation dann mit jener Entwicklung noch zu tun, in der neben den Erlösten und Geretteten und gut Situierten, die auf ihre Gewissensfreiheit pochen dürfen, auch die stehen, die als Verdammte gelten und verfolgt werden. Besondere Beispiele sind vor allen Dingen die Wiedertäufer, die mit aller Radikalität verfolgt werden, und dann später in Großbritannien die Pilgrim Fathers, die sogar auswandern in die USA, sodass wir es also durchaus auch innerhalb des Protestantismus mit einer Entwicklung zu tun haben, die Luther ursprünglich radikal kritisierte, nämlich einer Dogmatisierung im Stile der römisch-katholischen Inquisition und Machtposition. Wir haben es also in der Tat einerseits mit Reformatoren zu tun, die hochgeehrt und anerkannt sind, und andererseits mit Heretikern, Ketzern, die eben nicht akzeptiert sind. Und das geht weit über das hinaus in den Konsequenzen, was wir etwa im Reichstag, also bei den Sitzungen des Reichstags in Regensburg erleben, wo ja dann der Kaiser nur die katholischen Fürsten an seinem Tisch sitzen lässt und einen Nachbartisch aufbaut für, wie es damals hieß, die Ketzer, was die nicht so sympathisch fanden und es in eine bis heute gängige Sprachformel sympathischerer Art verwandelte, nämlich den Katzentisch. Saßen am Katzentisch, eigentlich den Ketzertisch, weil sie keine Gemeinschaft haben durften mit dem Kaiser und seinen Getreuen. Wieder das Phänomen der Abgrenzung. Wir haben dieses Phänomen dann auch später in der Christentumsentwicklung. Meine Ausführungen gehen ja primär nicht über Christentum, aber ich denke, wir brauchen zum besseren Verständnis dieser Konzepte wenigstens diese wenigen Aussagen zu einem historischen Überblick. Später entwickeln sich dann solche Ausgrenzungen und Abgrenzungen in Auseinandersetzung mit der Moderne. Im 19. Jahrhundert kommt es innerhalb des Pietismus zu einem berühmten Bild, das ungefähr ab 1850 in Stuttgart entstanden ist. Die Abgrenzung vollzieht sich dann in diesem Bild innerhalb des Pietismus, in dem gezeigt wird, wie der reine Weg ins Verderben führt, um auf das biblische Beispiel anzuspielen, und der schmale nur zur Rettung führt. Der breite ist flankiert, am Rande sieht man natürlich das Theater, Musikveranstaltungen, auch ein entsprechend gut geführtes Leben, und man sieht ganz oben auch die Eisenbahn, mein breiten Weg, der ins Verderben führt. Beim schmalen Weg sind nur asketische Dinge am Rand, die zu berichten nicht besonders attraktiv sind und jedenfalls sie sicher nicht animieren. Und das Ganze steigert sich dann Ende des 19. Jahrhunderts in eine radikale Ablehnung moderner Aussagen in Amerika, innerhalb des Protestantismus dort, nämlich in einer Gruppierung, die eine Schrift herausgibt, in der sie sich gegen die moderne Naturwissenschaft und auch gegen die moderne Theologie, die langsam entstanden war, wendet. Diese Schrift trägt den Titel The Fundamentals und deshalb wird die Gruppierung Fundamentalismus genannt. Es ist eine Gruppierung, der alle Aussagen zuwider sind, die mit der Bibel nicht hundertprozentig übereinstimmen. Dazu gehören natürlich Aussagen über die Schöpfung, die dem biblischen Schöpfungsbericht widersprechen, wobei dann immer geflissentlich unterschlagen wird, dass es im Alten Testament, also der hebräischen Bibel, die Christen und Juden gemeinsam haben, zwei Schöpfungsberichte gibt. Es wird aber immer auf den ersten im Sechstagewerk rekurriert. Das wird abgelehnt, also das Sechstagewerk wird aufrechterhalten, alles wörtlich verstanden und jede abweichende Meinung in der Naturwissenschaft als heretisch und für Christen nicht akzeptabel gebrannt hat. Ein gleiches Ziel für alle Versuche, biblische Gleichnisse beispielsweise oder biblische Fakten so auszulegen, dass sie den naturwissenschaftlichen Tatsachen nicht widersprechen. In ganz besonderer Weise gilt das natürlich für den Glauben an Maria als Jungfrau und im biologischen Sinne dann verstanden. Und es gilt für die Vorstellung, dass, wie Darwin erklärt, eine Art Evolution vom Tierreich zum Menschen stattgefunden hat, dem wird eine unmittelbare göttliche Intervention im Sinne einer Neuschöpfung entgegengesetzt. Also der Mensch ist direkt von Gott geschaffen, das, was man heute Kreationismus nennt. Mit diesen Szenarien der Abgrenzungen werfen wir jetzt einen Blick in andere Religionen und ich wähle als erste den Islam. Es gibt zwischen den Muslimen heute und vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit der 500-Jahr-Feier der Reformation eine Debatte, ob es im Islam so etwas die Reformation geben soll. gibt Muslime, die dem strikt widersprechen. Zum Beispiel Mehdi Hassan, der im Internet erklärt, eine Reformation könne es im Islam nicht geben, weil der Islam eben keine Kirche ist und die Reformation sich ausschließlich gegen die Institution der Kirche richtet. Samir Zubeidi widerspricht dem Radikal und sagt, es hätte ja im Islam eine ganze Reihe von Reformen schon gegeben und andere, wie Yusuf Yasser, behaupten, es hätte sogar Bewegungen innerhalb des Islam im 19. Jahrhundert gegeben, die sich bewusst selbst Reformbewegungen genannt haben. Wenn wir also den Reformbegriff so begreifen, dass er im Dienste einer Abgrenzung steht, dann lässt sich, um das etwas summarisch zu sagen, natürlich auch die Spaltung zwischen Sunniten und Schiiten als eine Art Reformbewegung interpretieren. Denn auch hier geht es um Abgrenzungen bei der Frage der Legitimation, der Führung und Auslegung. Man kann auch sagen, es gibt so etwas wie eine Reformbewegung bei der Auseinandersetzung zwischen Sufis, den Mystikern, und den sogenannten Scharia-Islam, also Rechtsgelehrten, die auf das peinliche Einhalten von Vorschriften rekurrieren und auf ihnen bestehen, während die Mystiker sagen, darauf käme es gar nicht an, sondern man müsse das Ganze etwas größer sehen, Gott um seinen Selbstwillen lieben und nicht aus Angst vor dem vor der Hölle oder mit Blick auf einen Lohn im Paradies. Und es hat in dieser Auseinandersetzung auch immer wieder Verfolgungen von derartigen Mystikern gegeben, die als Abweichler deklariert wurden. Der vielleicht bekannteste Fall ist der des Mystikers Al-Harraj, der 922 nach Christus gekreuzigt wurde für seine Position. Wobei man dazu sagen muss, oft waren dabei theologische Überlegungen das ausschlaggebende Element, aber das Motiv vielleicht doch eher die Kritik dieses Mystikers an sozialen Zuständen seiner Zeit und damit eine Art Aufwiegelung der Bevölkerung gegen bestimmte Herrschaftsverhältnisse. Dem Zusammenhang ist vielleicht nicht uninteressant zu sagen, dass es im Islam historisch eine Beziehung gibt beim Verhältnis von Religion und Staat, beziehungsweise auch Religion und Einzelnen, bei der sechs Begriffe eine zentrale Rolle spielen. Fatima Mernissi schreibt in ihrem Buch Islam und Demokratie, dass diese sechs Begriffe eingeteilt werden können in zwei Gruppen. Drei, Din, Religion, Irtikat, Glaube und Tat, Gehorsam, sind sozusagen die positiven Seiten in diesem Verhältnis zwischen Religion und Staat, während drei, persönliche Meinung, Ihdath, Innovation und Ihdath, Erneuerungen, als negativ angesehen werden. Also mit anderen Worten, ein Satz, wie er Luther in den Mund gelegt wird und lautet, und auch in etwa dem Denken Luthers entspricht. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Nicht als besonders heroischer Ausdruck für religiöse Freiheit und Bekenntnis zu einer Gewissensentscheidung gewertet, sondern als Ausdruck von Ungehorsam und Illoyalität gegenüber der Gemeinschaft. In diesem Kampf der Auseinandersetzung um die entsprechenden Neuerungen, also Reformen, haben deshalb vorzugsweise die immer eine Chance, die auf alten Vorstellungen aufbauen wollen und alle Neuerungen innerhalb der Religionsentwicklung der Religion ablehnen. Ich nenne als ein Beispiel aus der Vergangenheit, vor allen Dingen aus dem 18. Jahrhundert, Al-Wahhab, den Chefideologen, wenn man so will, des saudi-arabischen Islam bis heute, dessen Ideen darin bestanden zu sagen, wir müssen alles, was im Laufe der Geschichte dazugekommen ist und nicht durch den Koran direkt abgesegnet ist, bekämpfen, sprich den heiligen Kult, den Bau von Moscheen und die Gräber, also die Verehrung der Toten und zurückkehren zu Urgestanden des Religiösen, wie es zur Zeit Mohammeds war. Und er konnte seine Ideen dann auch noch mit politischer Unterstützung durchsetzen und war von daher ein erfolgreicher Reformer im Unterschied zu vielen anderen, die, wie vorhin bereits berichtet, Al-Haraj eben dem negativen Verdikt von Kalif oder Lokalherrscher anheimfielen. Die Vorstellung, wir müssen zum Alten zurückkehren und alles so machen, wie es zur Zeit Mohammeds war, ist ja eine Vorstellung, die bis heute viele saudisch geprägte Denker beeinflusst hat. In manchen sogenannten islamischen fundamentalistischen Kreisen bis hin zu den uns bekannten Salafisten besteht die Überzeugung, dass man auf jeden Fall Mohammed als absolutes Vorbild nehmen muss und in keinem Punkt von ihm und seinem Verhalten als vorbildhaft abweichen darf. Deshalb lehnt man ab, europäische Kleidung zu tragen, weil Mohammed die nicht anhatte. Man lehnt es ab, sich auf Stühle zu setzen, weil Mohammed auf Kissen und Teppichen saß. Jedenfalls glaubt man es. Dass aber ein solches hundertprozentiges Imitieren des Vorbildes Mohammed auch Grenzen hat und eine gewisse Kompromisse mit der Gegenwart abverlangt, zeigen vor allen Dingen die Fundamentalisten im Islam. Sie zeigen das, indem sie natürlich Internet, Fax, E-Mails, Satellitenfernsehen großzügig benutzen, oft besser als die sogenannten Liberalen, und ihre Vorstellungen mit Hilfe dieser technischen Mittel unter die Menschen bringen. Sie zeigen es auch, indem sie nicht mit den Waffen Mohammeds kämpfen. Im Bereich der Waffen kann es gar nicht modern genug sein. Oder um es in Form eines Witzes zu sagen, den wir vor einiger Zeit ein türkischer Imam, der in Deutschland einige Jahre gelebt hat, erzählt hat, indem man in seiner Gemeinde erzählt, es wird da berichtet, dass ein Salafist ein Taxi nimmt und gleich zu dem Taxichauffeur sagt, also diese Musik musst du sofort ausmachen. Mohammed hatte solche Musik nicht, im Übrigen hatte er auch kein Radio. Der Taxifahrer entspricht diesem Wunsch, macht das aus, fährt ein paar Meter weiter an den Rand und sagt, steig aus und warte aufs Kamel. Das Beispiel zeigt, wie im Grunde genommen Religion auch durch die Moderne Veränderungen erfährt. Und ich nehme das zum Anlass, um auf andere Reformen innerhalb des Islam zu sprechen zu kommen, die wir seit dem 19. Jahrhundert nicht unwidersprochen, aber doch sehr stark diskutiert erlebt haben und immer erleben. Der vielleicht bedeutendste Vertreter solcher Reformen im 19. Jahrhundert war der König von Ägypten, Muhammad Ali. Und er hatte, wie der Kalif und seine Militärs, gesehen, dass Europäer mit einer gewissen Überlegenheit im Waffenbereich sich eine Gegend nach der anderen im Zuge der Kolonialisierung etwa Nordafrikas, der Golfregion, Indiens und so weiter unter den Nagel rissen. Und wie alle Militärs wusste auch er, diese Niederlagen sind nicht ein historischer Zufall, eine Niederlage wie irgendeine in der Vergangenheit, sondern es ist eine Niederlage, die ihren Grund darin hat, dass strukturelle und technologische Überlegenheit der Westmächte, vornehmlich der Franzosen und Briten, diesen Sieg herbeigeführt haben und damit den Muslimen keine Chance bieten, dem etwas entgegenzusetzen, es sei denn, die Muslime gehen zu den Europäern in die Schule, um sie im wahrsten Sinne des Wortes mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Deshalb setzt vor allen Dingen mit Blick auf das Militär und als Vorbereitung auf die Militärakademien eine Modernisierung im Islam ein. Zu diesem Zweck schickt Muhammad Ali auch eine ganze Reihe von Studierenden nach Europa. Darunter einen, nämlich Tahtawi, der nach Paris geht. Im Übrigen in Paris zum ersten Mal erfährt, dass es so etwas wie Kreuzzüge gab. Dann diesen Begriff ins Arabische übersetzt, und seitdem wissen alle Muslime, vor allen Dingen der arabischen Zunge, dass es große Auseinandersetzungen mit Kreuzzügen gab und in dieser Zeit. Dieser Tahtawi war ein Optimist und glaubte, dass es durchaus möglich ist, einen Kompromiss zu finden zwischen der islamischen Denkweise und europäischen Denken. In seinem Buch Lichtla, die Reise gemeint nach Paris, beschreibt er, was er alles gelernt hat von den Europäern. Er hatte großzügig Voltaire, Montesquieu und alle möglichen gelesen und glaubte, das nach Ägypten importieren zu können. Dieser Optimismus ist dann im Laufe von 100 Jahren immer stärker geschwunden. Im Übrigen, der Begründer der Moslembrüder im 20. Jahrhundert, Hassan al-Banna, teilt ihn nicht mehr, geht auf Distanz und sein Adept, sein Kumpel, lehnt den Westen völlig ab. Der dann 1966 in Ägypten zu Tode verurteilt wurde und das Todesurteil ist auch vollstreckt worden. Wir haben es also in Ägypten wie in der heutigen Türkei, also jetzt rein regional gesprochen, mit Erneuerungsbewegungen zu tun, zu denen auch Iran gehört, die dadurch gekennzeichnet sind, dass westliche Technologie übernommen wird, dass man sich den Westen als Vorbild nimmt und in der Tat in den Westen in die Schule geht, westliches Schulsystem einführt, auch ein westliches Rechtssystem mit entsprechenden juristischen Fakultäten, die dann an die Stelle der Scharia Institution und an die Stelle der Kadis mit einer theologischen Ausbildung treten. Und man hat die Hoffnung und in einem gewissen Sinne den Mut zu glauben, dass die Imitation des Westens dazu führt, dass man mit dem Westen gleichziehen kann. Anders allerdings als in der westlichen Literatur eines Saint-Exupéry im Kleinen Prinzen, der bekanntlich einen Mathematiker in einer Geschichte auftreten lässt, im Kaftan. Niemand glaubt ihm seine Theorien und als er sich dann als Europäer verkleidet in den Vortragssaal wagt, sind sie alle begeistert. Anders als dieser mussten dann die meisten Muslime erkennen, dass sie zwar sich immer stärker Europa angeglichen haben und auch Europäer imitiert haben, dass sie aber nicht Europäer geworden sind. Dass sie gewissermaßen als Kopie der Europäer durch die Gegend laufen und auf diese Weise in eine tiefe Identitätskrise geraten sind, wie wir das heute feststellen, wenn wir die Debatten in der islamischen Welt verfolgen. Die entscheidenden Merkmale der Auseinandersetzung sind einmal die Fragen, wie es sich verhält mit Demokratie als Regierungsform, einschließlich der Religionsfreiheit, dann, wie es sich verhält mit den Menschenrechten und der Position der Frau und schließlich, wie es sich verhält im Umgang mit dem Koran. Ich will das alles nicht in allen Details darstellen, ich will nur sagen, dass es immer wieder Leute gab, die versucht haben, diese Fragen aufzugreifen und je nach politischer Lage und Stimmung im Land damit Erfolg haben oder nicht. Die Reformbewegungen im Islam im 19. Jahrhundert wurden sehr unterstützt durch Politiker und haben dadurch einen Erfolg bis in große Volkskreise hinein gehabt. Sie wurden sicher nie von allen mitgetragen und etwa in der Türkei können wir ja heute sehen, oder sagen wir mal, vor 5 oder 10 Jahren haben wir gesehen, dass große Teile der Bevölkerung sich ausgegrenzt gefühlt haben durch Modernisierung im Stile Atatürks. Erst Erdogan, als es noch nicht so entwickelt war wie heute, hat dann diese Gruppen in die Politik integriert, in derselben Weise und fast parallel, wenn man so will, also zeitlich etwas verschoben, wie Ronald Reagan es geschafft hat, den Bible Belt, die Fundamentalisten in Amerika politisch relevant werden zu lassen. Politische Entwicklung zeigt, dass es eine ganze Reihe von Protagonisten gab, die sich engagiert haben für eine gemeinsame Vision im Sinne etwa moderner Staatstheorie oder moderner Menschenrechte und Verbesserung der Lage der Frau im rechtlichen Sinn. Wir können in diesem Zusammenhang von Reformen reden und von denen, die sie propagiert haben, auch von Reformen lernen. Es ist unüblich, diese Reformatoren zu nennen, aber man muss schon sagen, es handelt sich um eine ganze Reihe von Reformern, die im Laufe der Zeit aufgetreten sind und ein Problem zu lösen versucht haben, das sich bei allen großen Religionen stellt, nämlich wie man eine religiöse Tradition mit der Moderne verbindet, die lange schon existierte, lange bevor es im Westen so was wie die Erklärung der Menschenrechte, die Rechte von Männern, Gleichrechte von Männern und Frauen, Demokratie und auch Kritik an religiösen Schriften gegeben hat. Das Schicksal dieser Leute, die das vertreten haben, war unterschiedlich und immer gekoppelt mit politischer Unterstützung bzw. Verweigerung durch die Machthaber. Deshalb möchte ich diesen Teil über den Islam abschließen, indem ich demonstriere, wie das vor allen Dingen im Umgang mit dem Koran vonstatten ging bzw. geht. Wir haben es einerseits immer mit der Forderung zu tun, die im Westen und speziell in Deutschland bei nahezu allen Begegnungen zwischen Muslimen und christlichen Theologen eine Rolle spielt, nämlich den Umgang, den exegetischen, wissenschaftlichen Umgang mit dem Koran. Dabei wird geflissentlich übersehen, dass der Stellenwert des Koran nicht dem der Bibel entspricht. Es ist eigentlich nicht richtig, Koran und Bibel zu vergleichen, auch wenn das sehr beliebt und immer wieder gemacht ist. Richtig ist vom Stellenwert her eigentlich, den Koran mit Jesus Christus zu vergleichen. Es kommt Ihnen vielleicht etwas merkwürdig vor. Zur Erläuterung möchte ich auf ein Wortspiel hinweisen, das sich in der Islamforschung Annemarie Schimmel entnehme, die immer wieder betont hat, im Christentum ist das Wort Gottes Mensch geworden, in der Fachsprache Inkarnation, also die Fleischwerdung des Wortes Gottes. Im Islam, und jetzt kommt die Neuschöpfung, ist das Wort Gottes inlibriert, Buch geworden. Der Inkarnation steht die Inlibration gegenüber. Deshalb ist der Umgang mit dem Koran islamisch etwas anders gelagert als innerhalb des Christentums der Umgang mit der Bibel. Desungeachtet muss man aber sagen, ist heute die Frage, wie man mit dem Koran umgeht und der religiösen Tradition des Islam, eine zentrale Frage in der Auseinandersetzung nicht mit den westlichen Theologen, sondern unter den Muslimen selbst. Ich möchte die jedenfalls meiner Sicht nach wichtigsten Positionen dem Zusammenhang erwähnen, dabei auch auf das Schicksal einiger hinweisen, die eben zu Ketzern bei ihrer Auslegung geworden sind. Die zweifellos konservativste Linie im Sinne des klassischen Islams, die bekanntlich auch Khomeini vertreten hat, als er die Position ausgab, der Islam ist nur zu retten durch die Wiedereinführung der Scharia. Also einer Gesetzgebung, die aus dem Koran abgeleitet, allerdings nicht auf den Koran beschränkt ist, sondern die Hilfsmittel brauchte, weitere Rechtsquellen erschließen musste, um aus den Andeutungen gewissermaßen einigen Flechts, würde man nur dort sagen, ein System zu machen. Der Koran äußert sich zu dem, wie Menschen sich verhalten sollen, was sie glauben sollen, aber auch was sie verhalten, wie sie sich verhalten sollen, und auf letzteres möchte ich rekurrieren. Dazu äußert sich der Koran konkret, aber mit Einzelbeispielen. Da steht dann zum Beispiel, man soll nicht betrunken zum Gebet kommen. In anderer Ausdrucksweise wird es verschärft. Man soll Alkohol so eben praktisch umgehen, dass nicht das Negative überwiegt. Und noch radikaler, es steht dann Alkohol, Wein trinken, Entschuldigung, Wein trinken ist verboten. Alles hängt nun davon ab, wenn Sie diese drei Etappen, die jeweils ums Weintrinken gehen, chronologisch zuordnen, ob Sie glauben, dass die erste Anweisung, man soll nicht betrunken zum Gebet kommen, die historisch älteste ist und die des Totalverbots die historisch jüngste, oder ob Sie es umdrehen und sagen, es ist von einem radikalen Verbot etwas moderat wieder gelockert worden. Dazu braucht man natürlich eine gewisse historische Zuordnung, die im Text so nicht steht und nur aus einer Theoriebildung abgeleitet werden kann. Aber der Text selbst enthält also sozusagen Elemente, mit denen man operieren kann. Nur, wenn jetzt die Frage auftritt, was eigentlich geschieht, wenn jemand Tee trinken will oder Kaffee, beide Getränke werden nicht im Koran erwähnt, es gibt nur Wasser und Wein, dann muss man ja die Frage beantworten, ist jetzt Kaffee und Tee mehr Wein oder mehr Wasser? Deshalb brauchte man weitere Rechtsquellen. Aus dem Leben Mohammeds war das auch nicht herzuleiten. Es wurden zwar die Aussprüche des Mohammed gesammelt, die er gewissermaßen als Privatmann getan hat, die Hadithe, auch sein Verhalten, wie er sich konkret in der historischen Situation verhalten hat, die sogenannte Sunna wurde gesammelt. Aber damit war es auch noch nicht gelöst. Man kam dann auf den Gedanken, dass man sagte, was ist denn eigentlich der Gedanke, der dahinter steckt, dass Wein verboten wird? Da kam man auf den Alkohol. Man hätte vielleicht auch sagen können, dass berauschen wird. Dann wäre es mit Kaffee und Tee schwieriger geworden. Und so wurde dann ein System konstruiert, das den ungeheuren Vorteil hatte, dass man auf jede auftretende Frage eine Antwort ableiten konnte, systematisch aus den Andeutungen zu bestimmten Bereichen, die im Koran sind. Aber dieses System, durchaus der Halacha des Judentums entspricht, also dem Talmud, wenn Sie so wollen, unter solchen Büchern, und arabischer Scharia heißt, war nur möglich als System, weil Koranisches mit Nicht-Koranischem, teilweise Islamisches mit Außerislamischem kombiniert wurde, indem man zum Beispiel Rechtsvorstellungen übernahm, die in der damaligen Zeit ganz gängig waren, wie etwa die Tatsache, dass man einem Dieb die Hand abhakt, als Strafe. Eine Strafe, die im Übrigen im 19. Jahrhundert in Deutschland noch bei Zigeunern praktiziert wurde. Von daher muss man sagen, hat die Einführung der Scharia, die Aufrechterhaltung oder die Wiedereinführung etwas für sich. Man hat ein relativ flexibles, großartiges System, aus dem neu auftretende Fragen abgeleitet werden können und auch beantwortet werden. Einziger Nachteil: diese neu auftretenden Fragen werden eben auch mit Elementen im System beantwortet, die nicht im Koran stehen und infolgedessen nicht Offenbarung im reinsten Sinne sind. Ich sagte ja, die Scharia ist sozusagen eine Mischung von koranischem mit nicht-koranischem, von islamischem mit außerislamischem. Verpflichtet ist aber nur das, was Offenbarung ist. Deshalb sagen andere Muslime, die Scharia muss es nicht geben. Es reicht der Koran. Das Problem ist dann allerdings, dass man natürlich mit dem Koran nicht alle Probleme lösen kann, weil man genau die Fragen wieder trifft, die schon zur Einführung der Scharia geführt haben. Manche Muslimbrüder vertreten diese Position. Sie sind für den Koran 100% ohne Abstriche. Aber sie haben dann ein Problem mit dem System. Insofern gibt es für und wider bei beiden Positionen. Eine andere Lösung, etwa die Ismailiten unter dem Aga Khan vertreten und deshalb auch durchsetzen können, wie teilweise die Muslimbrüder mit ihrer politischen Organisation ihre Position verteidigen, ist die, dass man sagt, wir müssen unterscheiden im Koran zwischen zeitlich bedingtem und ewig gültigem. Dass der Koran eine Gesellschaft voraussetzt, in der etwa Menschen als Sklaven existieren, gehört nicht zwangsläufig nach dieser Auslegung zur universalen Botschaft des Koran. Es zeitbedingt das Phänomen einer Gesellschaft, in die hinein der Koran gesprochen wird. Deshalb kann man dafür eintreten, ein zeitlich unterschiedenes Modell zwischen ewig gültigem und zeitlich bedingtem zu haben. Und die Ismailiten machen das mit anderen zusammen recht erfolgreich. Allerdings haben sie das Problem, dass sie nicht bei allem eindeutig nachweisen können, ob das jetzt ewig gültig oder zeitlich bedingt ist, sodass der Verdacht leicht aufkommt, dass zeitlich bedingt ist alles das, was ihnen nicht gefällt. Und das, was ihnen passt, ist ewig gültig. Ich komme jetzt zu drei Interpretationen, von denen man sagen kann, sie sind von Reformatoren, die alle Probleme hatten und zu Kenntnis erklärt wurden. Das heißt, beim letzten noch nicht, aber das wird gleich deutlich. Der erste ist Mohammed Mahmud Taha. Ein sudanesischer Mystiker, Politiker und auch Theologe. Er auf eine Tatsache hinweist, die jedem Muslim bekannt und geläufig ist. Aber er zieht daraus Konsequenzen, die weit über das hinausgehen, was Muslime durchschnittlich akzeptieren. Nämlich, er unterscheidet mit allen Muslimen im Laufe der Geschichte zwischen zwei Phasen der Verkündigung der koranischen Botschaft durch Mohammed, der mekkanischen von Kopf 610 nach Christus bis 622 und der medinensischen zwischen 622 und 632, dem Todesjahr Mohammeds. Die Botschaft, die Mohammed in Mekka verkündet und in jeder arabischen gedruckten Textausgabe wird bei jeder Sura gesagt, dass sie in Mekka oder in Medina verkündet wurde. In der deutschen Ausgabe finden Sie das manchmal in Übersetzungen, zum Beispiel in der Reklamausgabe. Und es gibt ab und zu Varianten, ob die eine Sura noch in Mekka oder schon in Medina verkündet wurde. Aber im Großen und Ganzen kann man mit dieser Zweiteilung ganz gut leben. In Mekka, wenn man alle mekkanischen Suren am Stück liest, kann man feststellen, erstens, dass eine stark prophetische Ausdrucksweise im Vordergrund steht und zwei Bekenntnisinhalte ausschlaggebend sind, nämlich, es gibt nur einen einzigen Gott, Mohammed ist ein Gesandter, und der Mensch ist für seine Taten verantwortlich über den Tod hinaus in einem Gericht, bei dem jedes Stäubchen an Gutem und jedes Stäubchen an Bösem in die Waagschale gelegt wird und Gott dann gewissermaßen abwägt. Die Guten werden belohnt mit dem Paradies, die Bösen bestraft in der Hölle, aber es kann auch Gnade vor Rechter gehen durch Gottes Barmherzigkeit. Nur eines kann nicht geschehen, man kann nicht zurück und nochmal die Prüfung wiederholen. Die Mekkaner haben beides abgelehnt. Mohammed hat insofern keinen Erfolg mit seiner Botschaft in Mekka gehabt. Und dann kommt es zu einem historisch sehr günstigen Zufall, wenn man so will. Vertreter von Stämmen in der Nähe, also in der Stadt Yathrib, heute Medina, ungefähr 400 Kilometer entfernt, suchen nach einem Schiedsrichter bei internen Streiten und bieten Mohammed diese Rolle an und empfehlen, er möge doch auswandern nach Medina und diese Rolle übernehmen und können seine Getreuen mitbringen. Diese Auswanderung aus dem Jahr 622, also dem, was man in meiner Schulzeit als Flucht nach Medina gelernt hat, es handelt sich aber nicht um eine Nacht-und-Nebel-Organisation, sondern um ein Unternehmen, über das mindestens ein Jahr lang verhandelt wurde. Diese Auswanderung veränderte die Botschaft grundlegend. Denn jetzt ist die Situation gekommen, in der real umgesetzt werden muss, was theoretisch gefordert wird. Es genügt nicht einfach zu sagen, ihr sollt nicht stehlen, sondern es muss auch gesagt werden, was mit denen geschieht, die stehlen. Es genügt nicht einfach, irgendwelche allgemeinen Theorien zu sagen, sondern es wird in den konkreten Alltag hineingesprochen, was geschieht, wenn jemand die Ehe bricht, wie soll man ein Haus betreten und so weiter. Jetzt haben wir sozusagen in Nutze mit all dem zu tun, was dann in die Scharia-Elemente der Systematisierung einfließt. Und es ist zum ersten Mal auch der Moment gekommen, wo zwei Wörter sich inhaltlich verändern. Während in der Sura 29 noch Mohammed zu den Juden und Christen, also den sogenannten Leuten des Buches, sagt: Unser Gott und euer Gott ist ein und dasselbe, ihm sind wir ergeben. Hier übersetze ich jetzt das Arabische: Wallahu lahu muslimun, mit ergeben. Wird in der medinensischen Zeit aus Muslimun die Muslime, eine Religionsbezeichnung, und dasselbe gilt für das Wort, das eng damit zusammenhängt, Islam, im mechanischen Bereich die Untergebung, die Ergebenheit in den Willen Gottes, und dann später eine Religionsbezeichnung, der Islam. Mahmud Tahab, den Sie wahrscheinlich inzwischen schon vergessen haben, Mahmud Tahab schließt daraus, dass wir es mit zwei Botschaften zu tun haben. Nämlich einer ersten ursprünglichen, und hätte Mohammed in Mekka Erfolg gehabt, dann wäre es gar nicht zu Medina gekommen, auch nicht zum Islamischen Reich. So Mahmud Tahab. Da aber nicht Erfolg hatte, kommt es zu einer zweiten Botschaft, einer Adaptation dieser ersten unter Rahmenbedingungen einer patriarchalischen Gesellschaft. Und jetzt kommt die Polygamie, jetzt kommt die Führungsrolle des Mannes gegenüber der Frau, es kommt zum Strafrecht und manchmal nicht. Deshalb fordert Mahmud Tahab, dass in der Moderne, wo wir unter ganz anderen Rahmenbedingungen leben, eine neue Form von Adaptation der mechanischen Botschaft analysiert werden sollte. Dabei können wir etwas lernen aus dem Umwandlungsprozess von der mechanischen in die medinensische Phase, aber die medinensischen Anweisungen werden relativiert und sekundär im Vergleich zur ursprünglichen Botschaft. Mahmud Tahab konnte mit dieser Botschaft nicht leben, wurde, wie gesagt, verurteilt zum Tode und erhängt im Jahre 1985 im Alter von 76 Jahren. Sein engster Schüler Anaim hat den Sudan längst verlassen und ist Professor in den USA, war zeitweise Professor für die Olaf Palme Professur in Stockholm für Menschenrechte und tritt uneingeschränkt für die Anerkennung der Menschenrechte auch innerhalb des Islam ein. Hier haben wir also den Fall, dass sozusagen ein Reformer aus politischen Gründen verjagt wird, beziehungsweise der andere getötet. Und etwa die Reaktion der Muslime auf das Todesurteil und seine Vollstreckung bei Mahmud Tahab zeigen, dass sie völlig divergent ausfallen von Glückwunsch-Telegrammen an den sudanesischen Präsidenten bis zur totalen Verurteilung dieser Handlung. Ein anderer Fall ist der Fall von Hamid Nasser Abu Zayd, ein Korangelehrter, der in sehr differenzierter Weise davon ausgeht, dass er sagt, der Koran ist geoffenbart unter historischen Rahmenbedingungen, die wir bedenken müssen. Wenn wir also die Sätze des Koran lesen, dann müssen wir die Rahmenbedingungen und Zeitumstände mit bedenken, und das relativiert manche Verse gegenüber anderen. Auch er wurde stark angegriffen. Er wurde als ungläubig, Ketzer, würden wir sagen, gebrandmarkt. Man konnte zwar in Ägypten nicht durchsetzen, dass er vom Staat als Ketzer verurteilt oder irgendwie bestraft wird, aber man fand einen Trick, um indirekt dieses Phänomen einzuführen, indem man nämlich über das Familienrecht erklären ließ, eine Muslima könne nicht mit einem Ketzer verheiratet sein und deshalb staatlich die Ehe zwischen ihm und seiner Frau geschieden hat. Er war sehr bedroht in der Existenz und konnte dann noch rechtzeitig in die Niederlande auswandern, wo er 2010 gestorben ist. Ein Dritter, der auch außerhalb lebt, außerhalb der sogenannten islamischen Welt, ist Dr. Mustafa Asmanisch, ein Perser, der in Paris lebt und 2017 in deutscher Übersetzung, vorher auf Englisch, ein Buch herausbrachte, neuere Forschungen zum Islam. Sein Ansatz ist, zu sagen, wir haben es in der mekkanischen Zeit mit einer universalen, humanistischen und demokratischen Vorstellung der Botschaft des Koran zu tun. Und jetzt anders als Mahmud Taha oder der Mainstream-Islam, die davon ausgehen, dass es jetzt zu einer inhaltlichen Veränderung der Botschaft in der medinensischen Zeit kommt, sagt Asmaisch, die medinensischen Suren haben diese Botschaft bewahrt, aber sie enthalten auch die Argumente der Gegner, die Mohammed vorträgt, um dann darauf zu antworten. Das heißt, vieles von dem, was bei der Lektüre der medinensischen Suren uns als Veränderung vorkommt gegenüber der mekkanischen Botschaft, ist gar keine Veränderung, sondern ist Referat Mohammeds von Gegenpositionen, zu denen dann Stellung genommen wird. Das heißt, man müsste sozusagen, wenn man jetzt die medinensischen Suren untersucht, sie in zwei Kategorien zerlegen. Deshalb neue Ansätze und Koran und dann im Untertitel zwei Versionen der medinensischen Botschaft. Nämlich die Botschaft, die die eigentliche ist und die, die eigentlich gar nicht dazu gehört, sondern die Opposition darstellt. Und dann im Abwägen beider müsste das untersucht werden. Das meine ich, propagiert das zurzeit sehr stark in Europa. Aber eine Übersetzung ins Arabische wird zwar vorbereitet, ist aber vermutlich ohne großen Erfolg. Auch von Mahmoud Taha kriegt man relativ leicht die englische Übersetzung, die arabische ist nahezu unauffindbar. Und, das ist noch sehr wichtig, Trotzdem, da ja viele Muslime im Westen in die Schule gegangen sind, sind sie in der Lage, das aber zu lesen, auf Englisch. Auch bei Asmaish ist interessant, er publiziert das auf Englisch, obwohl er seit Jahren in Paris lebt. Aber Französisch, so meint er, wird nicht in Paris zur Kenntnis genommen. Das heißt, wir haben es im Islam, gerade in der neueren Entwicklung, und ich hätte natürlich auch viele Beispiele nennen können, mit demselben Phänomen zu tun, das wir auch beim Christentum schon beobachtet haben. Es gibt eine deutliche Tendenz, das Mainstream-Islam abzugrenzen gegenüber abweichenden und abweichenden Meinungen. Und es gibt innerhalb der islamischen Welt, wie vor allen Dingen neuerdings auch bei denen, die islamische Welt, also mehrheitlich islamische Bevölkerung, verlassen mussten und in Europa oder Nordamerika leben, Menschen, die neue Interpretationen vorschlagen. Sie kommen dann durch, wenn sie politische Unterstützung finden, wie im Falle des 19. Jahrhunderts, der Tahrawi oder andere, die ich erwähnt habe. Aber sie müssen auch mit erheblichem Gegenwind rechnen, wenn die Stimmungen und vor allen Dingen auch die Regierungen dem nicht zustimmen, dann bleibt heute für viele, fürs Überleben, die Möglichkeit, die Länder ihrer Herkunft zu verlassen und unter dem Schutz der Religionsfreiheit in Europa zu überleben, gebrandmarkt dennoch als Ketzer. Die Abgrenzung im Sinne des Tafkir, einer alten islamischen Tradition, wie Menschen zu Ungläubigen erklärt werden, hat auch dort eine genauso lange Geschichte wie im Christentum. Damit möchte ich jetzt den ersten Teil abschließen. Danke. Ich möchte noch sagen, dass ich natürlich bei weitem nicht alle Gruppierungen erwähnen konnte, wie Sie sich denken können. Also abgesehen davon, dass ich auch nicht alle kenne. Aber von denen, die ich kenne, musste ich auch eine Auswahl treffen. Unter anderem habe ich auch ausgelassen eine Gruppierung, die sich selbst als islamische Reformbewegung versteht, aber vom Mainstream-Islam nicht als islamisch anerkannt wird, und das ist die Ahmadiyya-Bewegung. Die haben wir auch in Hannover mit einer eigenen Moschee, vielleicht in dem Zusammenhang für die unterschiedlichen Gruppierungen noch ein Literaturhinweis im Zusammenhang mit dem Haus der Religionen. Das Haus der Religionen hat ein Buch herausgegeben, Religionen in Hannover, wo sie also über die religiöse Vielfalt in der Stadt Hannover bestens informiert werden. Ich hatte angekündigt, dass Sie die Pause nutzen dürfen und sollen, um vielleicht die eine oder andere Frage, die in der Pause bzw. während meines Vortrags gekommen ist, zu stellen. Gibt es solche Fragen? Ja, bitte. Welche Rolle spielt das Osmanische Reich im Sinne einer Modernisierung des Islamischen Ja, die Frage war, falls Sie nicht ganz verstanden wurde, welche Rolle spielt das Osmanische Reich während des 19. Jahrhunderts im Zuge der Modernisierung bis hin zu Atatürk. Das Osmanische Reich war damals in seiner politischen Führung gegen einen Großteil der Geistlichen sehr für die Reformen. Und der Fachausdruck für viele Reformen, die damals durchgeführt wurden, ist Hansimat. Unter diesem Ausdruck finden Sie viele Erklärungen dazu. Dazu gehörte auch, obwohl das im Detail etwas schwer nachweisbar ist, die Vorstellung, dass man auch in der Kleidung sich dem europäischen Vorbild anpassen muss und modernisieren soll. Dadurch ist etwas entstanden, was wir bis heute diskutieren und beobachten, nämlich eine Politisierung der Kleidung. Wir kennen diese Politisierung normalerweise nur in Bezug auf die Frauen. Sie sollen also nicht den Schleier tragen. Es ist ihnen nicht empfohlen worden, ein Kopftuch aufzusetzen. Aber sie sollen eben nicht mehr den Schleier tragen, was im Kern dann meinte, sie sollen barhäuptig gehen. Im Iran, Reza Schah, der Vater des letzten Schahs, die Polizei angewiesen, den Frauen den Schleier vom Gesicht zu reißen, was für die Frauen so schrecklich war, jedenfalls in großer Zahl, dass sie meinten, sie werden öffentlich bloßgestellt und von daher eine Zustimmung zu dieser Art von Modernisierung verweigerten. Aber die Politisierung der Kleidung betraf auch die Männer. Der Fet ist verboten worden und man erwartete, sie sollten Hüte tragen. Wir kennen dieses Phänomen übrigens auch aus anderen Kulturen, etwa in Japan, haben die dann Zylinder getragen, Ende des 19. zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In beiden Fällen hat es eine Verweigerung gegeben unter Anwendung dieser Vorschrift. Beiden Fälle heißt also Mann und Frau in der Türkei. Bei den Frauen kennen wir das Surrogat für den Schleier, nämlich das Kopftuch. Vermutlich übernommen von russischen Aristokratinnen, die nach dem Ersten Weltkrieg in die Türkei geflohen sind und dort Asyl gefunden haben und den Türkinnen vormachten, dass es auch ohne Schleier und ohne Barthäupt geht. Und bei den Männern ist es auch zu einem Surrogat gekommen, dass sie am Steintor in Hannover sich immer wieder angucken können, ohne dass den meisten auffällt, dass das ebenfalls eine Umgehung des Fetsverbotes ist, also des Kleidungsverbotes generell. Und das ist, wenn die Männer diese Strickgebinde auf dem Kopf haben, das heißt eben weder Fetz noch Hut. Man kann damit sozusagen demonstrieren, dass man mit dem Ganzen nicht einverstanden ist, ohne dass einem vorgeworfen werden kann und hält die Gesetze nicht ein. Nur in unserer öffentlichen Diskussion tragen wir natürlich unsere Jugendlichen und viele Männer auch Strickmützen und solidarisieren sich gewissermaßen mit den türkischen Männern, währenddem es inzwischen eine Art politisierte Diskriminierung ist, wenn eine Frau einen Kopftuch aufsetzt und mehr oder weniger damit rechnen muss, für eine Türkin gehalten zu werden. So viel zu diesem Punkt. Und Atatürk hat das ja dann sozusagen noch einfach unterstrichen, von den Gesetzen gegossen. Nicht durch die breite Mehrheit mitgetragen, aber durch eine Oberschicht, die im Zuge einer veränderten politischen Lage immer stärker in den Rock gedrängt wurde. Nicht zuletzt, wie ich glaube, auch deshalb, weil die Erwartungen des Imitationsweges sich nicht erfüllt hat. Mein ehemaliger Mitstudent und Kollege Udo Steinbach, den Sie wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennen, pflegt immer zu sagen, deshalb steht am Anfang des 20. Jahrhunderts Atatürk und weist den Weg in die totale Europäisierung und am Ende des 20. Jahrhunderts Khomeini, der Erkenntnis, dieser Weg ist gescheitert, die damit verbundenen Versprechen sind nicht eingetreten, die Identitätsfrage hat sich neu gestellt und eine Verunsicherung gibt es heute so stark, dass viele Leute ja schon davon reden, wir reden in einer Zeit der Halalisierung, also des Halal, des Erlaubten im Unterschied zum Haram, dem Verbotenen, was alleine dadurch zum Ausdruck gebracht werden kann und gezeigt werden muss, wenn man bedenkt, dass etwa 40.000 Anfragen pro Monat bei der Islamuniversität Al-Azhar in Kairo eingehen. Anfragen, die sich darauf beziehen, ist, wenn ich das mache, es noch islamisch erlaubt oder nicht? Darf ich das machen und trotzdem meinen, ich bin eine gute Muslima und ein guter Muslim? Also eine totale Verunsicherung hinsichtlich dessen, was eigentlich islamisch ist. Und das bringt uns zum Grundthema zurück, nämlich zur Frage, wie grenze ich mich mit meiner Identität gegen die anderen? Abgrenzung. Und da haben wir auf beiden Seiten übrigens in Deutschland ganz bestimmte Begriffe, die eben diese Identität unterstreichen. Ich meine, wenn wir heute davon reden, wir haben eine ganze Reihe Deutscher mit Migrationshintergrund, da grenzt man sich als richtiger Deutscher oder wie neuerdings schrecklicherweise dann in Umlauf gebracht wurde, als Bio-Deutscher von den anderen, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Und hier haben Sie genau das Phänomen der Abgrenzung als durchgängiges Problem, wenn man so will, vom Konzil von Nicea bis heute. Und auch vorher gab es das natürlich schon, aber darüber will ich nicht zu sprechen kommen. Ja, andere Fragen? Bitte schön. In Kairo, an der Universität, ja, also in Kairo gibt es eine Koran-Universität, Al-Azhar heißt sie. Müsste ich erst umschreiben. Und die Lehrer sind Gelehrte. Das ist aber nicht auf Kairo beschränkt. Die heißt immer Alim, heißt der Gelehrte, und der Bürger ist Ulama oder oft in der Umschrift Ulema. Nicht? Also hier eigentlich eher Ulama und das sind die Gelehrten. Das ist nichts Besonderes. Das gibt es in Kairo, es gibt es aber auch an jeder anderen Universität. Ja, bitte? Zu welcher Richtung gehören die Jesiden? Die Jesiden, zu gar keiner. Das ist eine Religion für sich, über die ich jetzt nicht beten will. Bitte schön. Gibt es auch Heretiker oder auch Schisma in Ubuntu? Ja, natürlich gab es eine ganze Reihe von solchen Entwicklungen. Ich nenne drei. Die erste große Abspaltung ist, also erste vielleicht nicht, aber sagen wir mal eine wichtige Abspaltung, ist ja das Christentum. Denn Jesus war Jude, seine Jünger waren Juden und sie haben sich dann nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem langsam aus dem Judentum hinaus verabschiedet. Es gibt ein Buch von Nathan P. Levinson, Heretiker im Judentum, da wird Jesus auch unter den Heretikern aufgeführt. Ein weiterer Heretiker, der aufgeführt wird in dem Zusammenhang, ist Sabbatai Zvi, eine mystische Organisation, gründender Messias. Und ein weiterer wäre Karl Marx und Manchonga. Nächstes Jahr feiern wir 200 Jahre Geburtstag von Karl Marx, 2018. Da werden wir sicher auf diese Frage auch des Judentums und seiner Beziehungen, seiner theoretischen Richtung zu sprechen kommen. Manche Leute sind auch der Meinung, dass vielleicht die Kabbala nicht ganz richtiges Judentum ist. Sicher ist es kein talmudisches. Also von daher gibt es das auch. Und im Übrigen, weil nach den Jesiden gefragt wurde, die Jesiden werden, wie manche andere Gruppierungen, auch in Reformen gezwungen. Zum Beispiel ist eine völlig offene Frage bezogen auf die Jesiden, ob die, wenn sie in Deutschland leben, die alte und vielleicht auch für das für das Jesidentum sehr hilfreiche Forderung, dass nur Jesiden unter Jesiden heiraten dürfen und man auch zu dieser Religion nicht übertreten kann, auf Dauer aufrechterhalten können, wenn sie keine Inzucht produzieren wollen. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, wie zum Beispiel Jelaleddin Katar, der teilweise an der Uni in Hannover einen Lehrauftrag hatte, die der Meinung sind, das kann man langfristig nicht aufrechterhalten, ohne wirklich die Überlebenschance dieser Religion zu tangieren. Ob die sich auf die Weise einlassen oder nicht, dann auch. Bitte schön. Können Sie bitte den Buchtitel von Levinson nochmal nennen? Heretiker im Judentum. So, dann würde ich jetzt sagen, wir schließen jetzt den Blick auf den Islam ab, denn wir haben noch eine Stunde und wenden uns einmal einer ganz anderen Welt zu, nämlich Indien. Indien. Ich sage hier bewusst Indien und noch nicht Hinduismus. Der Grund dafür ist folgender: dass Hinduismus eine religionswissenschaftliche Erfindung ist, die Besonderheit hat, dass sie von den Hindus übernommen wurde. Das ist in der Religionsgeschichte kein einmaliges Phänomen. Die Christen wurden zum ersten Mal durch Nichtchristen als Christen bezeichnet und haben dann auch gesagt, wir sind Christen. Also dieses Phänomen gibt es schon häufiger. Im Hinduismus ist das aber eine etwas speziellere Form. Und zwar deshalb, weil bis ins ausgehende 18. Jahrhundert die Hindus gar nicht wussten, dass sie Hindus sind. Es gab in Indien alle möglichen Religionsgruppierungen. Es gab natürlich zunächst mal eindeutig definierte Religionsangehörige wie Buddhisten, Jainas, dann gab es Parsen, die also sich auf den Zoroastrismus beriefen. Es gab Muslime, es gab Christen und auch Juden. Dann gab es noch Stammesreligionen, die sehr lokal waren. Und dann gab es eine überwältigende Mehrheit von religiösen Menschen, die unterschiedlichen Göttern ihren Kult opferten. So gab es die Verehrung des Vishnu, sich dann Vishniten nannten oder genannt wurden, die Verehrer des Shiva, die Shivaiten genannt wurden und manche auch noch mehr, die Anhänger der Bhakti-Frömmigkeit, die sich auf die Bhagavad Gita beriefen und manche auch allerdings schon verbreitet, dass etwa Shivaiten gefragt, was der Unterschied zu den Vishnuiten ist, antworteten, wir vertreten im Kern schon auch unsere Religion, nur sie betonen einen anderen Aspekt bei Gott, nennen sie Vishnu, während wir den Aspekt betonen, der ihnen zu dem Namen Shiva gehört. Ende des 18., zu Beginn des 19. Jahrhunderts, unter britischer Herrschaft, dann vor allen Dingen in Indien, indischen Subkontinent, kam die Vorstellung auf, diese große Gruppe religiöser Menschen, die also nicht zu den genannten Religionen gehörten, mit einem Sammelbegriff Hindus zu nennen. Hindu, eigentlich das Wort für den Fluss Indus, und man meinte, das sind die, die hinter dem Indus leben und eben unterschiedliche religiöse Traditionen haben. Indus eben. Und im 19. Jahrhundert haben diese so bezeichneten, da ja Englisch dann auch die allgemeine Verkehrssprache wurde, die Bezeichnung für sich selbst als eigene Bezeichnung übernommen und dabei festgestellt, dass sie zu ein und derselben Religion gehören, was vorher ja mental nicht präsent war. Deshalb stellt sich dann natürlich das Problem, wie man diese Religion definiert, die Gemeinsamkeit nennt. Da hat sich als Gemeinsamkeit herausgestellt, zum einen, sie haben heilige Schriften, Bücher oder Texte, die tradiert werden und von denen vor allen Dingen schon in der Frühzeit geglaubt wurde, sie seien von Sehern gehört worden. Die sogenannte Shruti. Das gehört. Darunter fallen Schriftstücke, die als Wissen bezeichnet werden, Veda, Wissen, wobei es sehr viele Texte sind, sagen wir ein Plural, die Veden. Aber dazu gehören auch andere Texte, wie zum Beispiel die Upanishaden und die Puranas. Man muss sogar dazu sagen, dass da noch Texte dazukommen, die eigentlich gar nicht in diese Kategorie fallen, wie die Bhagavad Gita, für die meisten Hindus das heilige Buch schlechthin. Sehr schön, die deutsche Übersetzung einmal zu lesen. Dann natürlich die Epen, Mahabharata und Ramayana, mit einer Fülle von Geschichten, die bis in den heutigen Comic hinein sehr weite Verbreitung fanden und das idealtypische Verhalten des Hindus, wie der Hindu Frauen dokumentieren und illustrieren. Also, wir haben es mit einer Fülle von Texten zu tun, die, wenn wir die Bhagavad Gita einmal mit den Veden vergleichen, auch unterschiedliche Grundaussagen enthalten. Die Bhagavad Gita geht davon aus, dass alle Menschen nicht zum ersten Mal hier auf dieser Erde leben, sondern dass das jetzige Leben eingebettet ist in eine Reihe von Leben, früheren Leben, die dann aufgrund der Taten, die man in diesen früheren Leben begangen hat, die Startbedingungen des jetzigen Lebens bestimmen. Und genauso wie es voraufgehende Leben gibt, gibt es auch viele nachfolgende. Und der Bereich der Wiedergeburten kann auch den, der jetzt bekannten Menschheit überschreiten und kann auch als Tier oder sogar als Geist gut wie bös wiedergeboren werden. Von daher ist also die Wiedergeburtslehre zu den Kriterien dieser Hindu-Religion zu rechnen, obwohl die Veden eine solche noch nicht kennen. In den Veden geht man davon aus, dass der Mensch einmal auf dieser Welt lebt und dann in ein Gericht kommt und dann wird da entschieden. Deshalb ist es eine in der Wissenschaft offene Frage, wie es überhaupt zur Wiedergeburtslehre kommt. Manche meinen, das hänge mit internen zyklischen Entwicklungen im Denken der Upanishaden zusammen, andere behaupten, es sei importiert von außen, ohne dass man genau weiß, woher es dann kommen soll. In jedem Fall haben wir es also mit Wiedergeburtsvorstellungen zu tun, die für die meisten Hindus ebenso selbstverständlich sind wie für den Buddha, der das ja zum Anlass für seine Überlegungen macht. Und es kommt ein vieles hinzu, also nach dem Toten Bezug auf die Schriften und der Wiedergeburtslehre, das Kastensystem als religiös-soziale Ordnung. Der Hinduismus in dieser Form ist eine Religion, in die man hineingeboren wird. Im 19. Jahrhundert gilt das noch vollständig, in die man also nicht konvertieren kann. Das Einzige, was einem übrig bleibt, ist, sich unter den Rahmenbedingungen seines eigenen Lebens und der Moralvorstellungen der Gruppe, zu denen man gehört, so gut zu verhalten, dass man genügend gute Taten ansammelt, in der Fachsprache Karma, um dann als Hindu wiedergeboren zu werden, möglichst in einem der oberen Stände, also sei es im Lehrstand der Brahman, im Wehrstand der Kshatriya, im Nährstand der Weichler oder als Händler oder so etwas, also normales Volk. Kurzum, das ist die klassische Form des Hinduismus und sie beruht natürlich auch auf Abgrenzungen. Die Brahmanen sind was anderes als die Kshatriya, die Vaishya sind was anderes als die Shudra, und dann gibt es sogar noch die, die überhaupt zu keiner dieser Kasten gehören, die sogenannten Kastenlos. Das Interessante im 19. Jahrhundert ist, dass sich nun Reformbewegungen entwickeln. Vor allen Dingen zwei, Brahma Samaj, da sind wir mit sich dann später, der Arya Samaj. Also das ist dann Samaj. Brahma Samaj, eine panasiatische Bewegung und im Arya Samaj dann stärker auf Indien ausgerichtet, nationalistisch. Um den Arya Samaj, den Brahma Samaj, Entschuldigung, etwas näher zu charakterisieren, zitiere ich jetzt Kishan Chakras Zen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, der den britischen Herrschern sagt: Ihr seid hierher gekommen als Missionare, um uns Jesus beizubringen. Jesus war aber kein Europäer. Er war Asiaten. Der gehört eigentlich zu uns. Während denn der Arya Samaj nicht schon mit Jesus, Mohammed, Buddha, Laozi, Konfuzius operiert, sondern das Ganze doch stärker auf Indien konzentriert. Interessant ist ja gerade mit Blick auf den Brahma Samaj, keine der großen Religionen ist woanders als in Asien entstanden. Der berühmte Religionshistoriker und Kirchengeschichtler Ernst Benz schreibt einmal in einem Buch über neue Religionen: Europa ist zwar der dynamischste Kontinent, aber der religiös unproduktivste, wenn man mal von Australien absieht. Und richtig ist, Europa lebt, was die Religion angeht, vom Import. Judentum, Christentum, Islam, Manichäismus sind alles asiatische Importe. Neuerdings auch Buddhismus und Hinduismus. Sikhismus, was immer Sie nennen wollen, wenn man mal von einigen neuen Religionen, die in Amerika entstanden sind, wie etwa die Scientology Church aussieht. Kurzum, es ist also in dieser Vision, die da in Indien im 19. Jahrhundert jetzt entsteht, eine Art Umkehrung dessen passiert, worüber ich bei Islam und Christentum gesprochen habe. In der Ausgrenzung wird in Indien eine Einbeziehung. Paul Hacker, ein bekannter Indologe, sagt einmal: Indisches Denken ist nicht tolerant, sondern inklusiv. Und ich belege das mit Hilfe eines Buches, in dem Sie das in einem gewissen Sinne vorgeführt bekommen können, nämlich von Stanley Samatha. Also Samatha, der in dem Buch Hindus vor dem universalen Christus zeigt, wie inklusiv der Hinduismus mit dem Christentum und seiner Lehre umgeht. Ich will das kurz zusammenfassen und sagen: Die Entwicklung vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert, an Personen festgemacht von Ramnam Roy, ist der erste indische Staatspräsident Rama Krishna. Versucht zu zeigen, dass das gesamte Christentum, dass also dieses ganze Denken darauf aus ist, zu zeigen, dass man eigentlich Jesus einschließlich seiner dogmatischen Auslegung hinduistische Denken integrieren kann. Der Schlüsselbegriff, der das dann möglich macht, war zunächst der Begriff Englisch des Guide. Ramon Roy schrieb ein Buch, Jesus, a Guide to Happiness. Und er meinte damit, dass Jesus so etwas sei, wie ein Guru zum glücklich werden. Aber die Entwicklung danach geht sehr viel weiter innerhalb der Hindu-Auslegung und der christlichen Dogmatik, indem man nämlich feststellt, dass Christus eine Art Avatar ist. Die Avatar-Lehre des Hinduismus beinhaltet, dass sozusagen am Anfang eine Welt besteht, in der im ersten Weltzeitalter alles in Ordnung ist, in der Dharma, das Weltgesetz, uneingeschränkt gilt. Und dann wird es immer schlechter. Es ist eine absteigende Entwicklung festzustellen, so wie vielleicht der eine oder die andere von Ihnen noch in der Schule bei Ovid gelernt haben, Aurea prima surpassed und so weiter. Mit dem goldenen Zeitalter geht es los und dann wird es auch da immer weiter bergab gehen. Und die Gefahr besteht, dass Dharma in sein Gegenteil Abdharma umschlägt. Nach vielen Weltzeitaltern ist der Absteigprozess so weit gediehen, dass wir tatsächlich an diese Kippe kommen. Übrigens, erste Anzeichen dafür werden dadurch beschrieben, dass die Wissenschaft zu geschwitzt wird. Und andere Anzeichen dafür sind Mord und Totschlag nehmen zu. Moral existiert nicht mehr, die Werteordnung wird verkehrt und so weiter. Aber bevor nun diese Weltordnung in ihr totales Gegenteil kippt, geschieht eine Herabkunft des Göttlichen, ein Avatar. Und diese Avatar-Vorstellung kann unterschiedliche Formen dann verkörpern, als Fisch, als ein bestimmtes Tier. Aber warum nicht auch als Mensch? Genau an der Stelle wird dann Jesus als herabgekommener Sohn Gottes integriert. Nicht die Abgrenzung ist das Entscheidende, sondern die Inklusion. Alles wird inkludiert unter einer Voraussetzung, dass niemand erklärt, dass das, was da jetzt gesagt wird und gelehrt wird, die einzige Wahrheit ist. Denn alles darf nebeneinander stehen. Wie Bergsteiger auf einen Berg steigen und je nachdem, ob sie die Süd- oder die Nordwand besteigen, ihre Aussichtsbeschreibung variiert, so sind auch die Religionen aus dieser Sicht unterschiedliche Wegstreckenbeschreibungen an unterschiedlichen Aufstiegen zum selben Gipfel. Wie die Speichen eines Rades alle zum selben Zentrum führen, so auch die verschiedenen Religionen. Und wie diese Wege zum Gipfel des Berges unterschiedlich lang und verschieden beschwerlich sein können, gilt das auch für die Praxis verschiedener Religionen. Das Einzige, was nicht geduldet wird, ist, dass einer kommt und sagt, nur meines gilt, alles andere gilt nicht. der oder die sich selbst aus der Gemeinschaft. Deshalb kann etwa Gandhi, diese Zitate sind auch in der Buch von Salara, in einem Gespräch mit einer sehr berühmten Engländerin von Emily sagen: Ich glaube, dass Jesus Sohn Gottes ist. Aber wir alle sind Söhne Gottes. Worauf sie sagt: Nein, nein, nur Jesus. Auf jeden Fall, was sehen Sie? An dieser Stelle unterscheiden wir uns. Solange Sie akzeptieren, dass alle anderen auch Söhne Gottes sind, habe ich kein Problem. Wenn Sie aber behaupten, nur Jesus, dann schließen Sie sich aus. Bei uns können Sie willkommen geheißen werden, wenn Sie diesen Wahrheitsanspruch aufgeben. Hier sehen Sie, das ist gewissermaßen, wenn wir noch einmal den Bogen zu Konstantin und der Entstehung der Wortbedeutung und Dogma und Heresie schlagen, dass jetzt sozusagen die Entkopplung von Aussage und Wahrheitsanspruch vonstatten geht. In diesem Zusammenhang ist das natürlich ein völlig neues Angebot. Übrigens so attraktiv, dass sich bei dem sogenannten Parlament der Religionen in Chicago im Jahre 1893 ein Problem für die Hindus stellte, mit dem keiner gerechnet hat. Nämlich, dass Leute das so attraktiv fanden unter den Amerikanern, dass sie den Hinduismus einbringen wollten, aber nicht vorgesehen war dafür. Normalerweise kriegen die Religion nie eine Krise, wenn Leute rausgehen. Die bekommen die Krise, wenn einer rein will. Und man wusste erst gar nicht, wie man damit umgehen sollte, denn das Parlament der Weltreligionen in Chicago war eigentlich einberufen worden, um die Schönheit des Christentums zu demonstrieren. Und man lud auch die anderen Religionsvertreter deshalb dazu ein, mit der amerikanischen anwesenden Zuhörerschaft dargemacht wird, wie toll das Christentum ist, im Unterschied zu all diesen anderen primitiven Gedankengängen religiöser Natur. Und das Ganze verkehrte sich in sein Gegenteil. Die Leute waren begeistert vom Hinduismus. Übrigens auch vom Buddhismus, denn dort trat auch Suzuki auf für den Buddhismus, wie Vivekananda für den Hinduismus. Die Leute wollten partout Hindus werden, waren aber nicht dafür vorgesehen. Und dann musste man also erst so eine Zusatzkaste erfinden, für die Konvertierwilligen, und hat also die Ramakrishna-Mission gegründet, und dann so im Laufe der Zeit das Ganze auch etwas großzügiger ausgelegt, weshalb wir ab den 1960er Jahren erlebt haben, dass aktiv Mission betrieben wurde, für die Hare Krishna-Anhänger oder Bhagwan oder der Gründer von der transzendentalen Meditation, sowie manch andere Yoga-Meister durch unsere Straßen zu und um Anhänger bauen. Zentral war für diese Vorstellung ein Hinduismus, der niemand ausgrenzt, es sei denn, der grenzt sich selbst durch einen Absolutheits- und Einmaligkeitsanspruch aus. Damit war eine Reform eingeleitet, die auf Inklusion beruhte und Inklusivismus propagierte, die allerdings auch in einem Punkt wieder ein Problem darstellte, nämlich insofern, als sie nicht forderte, dass diese Gleichsetzung für alle gleichermaßen gilt. Man ließ durchaus Religionsformen, die man nicht für so modern hielt, mit anderen konkurrierenden, moderneren Auslegungen koexistieren. Denn wie die verschiedenen Wege zum gemeinsamen Gipfel des Berges eben unterschiedliche Zugangsweisen sind, sollten auch die unterschiedlichen religiösen Praktiken gleichermaßen und gleichberechtigt nebeneinander geduldet werden und bestehen. Und auf diese Weise entwickelte sich ein Hinduismus, der durchaus in diesem Sinne reformfreundlich war und auch politisch unterstützt wurde. Rama Krishna als Staatspräsident steht als Beispiel für diese Art von Hindu-Weltanschauung. Aber ausgeschlossen war auch nicht in der Nachfolge der Arya-Samaj-Leute, dass sich eine wesentlich nationalistisch, fundamentalistisch ausgeprägte Form des Hinduismus im Lande gleichermaßen durchsetzte. Heute regiert in Indien die BJP, also eine fundamentalistisch, nationalistisch ausgerichtete Hindu-Partei, die vor allen Dingen eines nicht will, nämlich, dass noch Konversionen stattfinden. Zum Hinduismus darf man konvertieren, aber zu anderen Religionen als Hindu nicht. In Orissa ist das bereits Staatsgesetz, in anderen Bundesländern hat es sich nicht durchgesetzt und für ganz Indien ist es zwar ein Ziel, aber noch keine Realität. Sie werden fragen, wie kann das ein Land akzeptieren, in dem Religionsfreiheit offiziell erklärt wird, zumindest indirekt, weil ja auch Indien die Anerkennung der Erklärung der Menschenrechte durch die UNO akzeptiert. Die Antwort ist einfach, die Hindus sagen, eine Konversion zerstört familiäre Bande. Wenn jemand übertritt und der Rest der Familie nicht, hat man einen unnötigen Konflikt in der Familie. Und um den zu vermeiden, um gewissermaßen die Gemeinschaft gegenüber den Interessen des Individuums zu retten, verbieten wir müssen die Konversion. Wieder haben wir dieses merkwürdige Verhältnis, das ich schon mit Verweis auf Fatima Bernissi beim Islam zitiert habe, dass die eigene Entscheidung nicht im Sinne des lutherischen Wortes, hier steht ich kann nicht anders, als das Heroische gilt, sondern als ein Zeichen von Ungehorsam und Illoyalität gegenüber der Gruppe, eine Vorstellung, die auch innerhalb des Christentums, zum Beispiel in Afrika, nicht unbekannt ist, wenn etwa John Bidi in seinem Buch Afrikanische Philosophie und Weltanschauung sagt, die Afrikaner denken, weil wir sind, bin ich. Und ich bin, weil wir sind. Und nicht wir sind, weil sich Individuen unter Verzicht auf gewisse individuelle Freiheiten zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen haben. Es ist die Gruppe, die mir einen Namen gibt und mich zu einem jemand macht. Und das wird in Indien so stark, gerade in diesen fundamentalistischen Kreisen betont, dass man sogar sagt, es ist völlig egal, ob ein Inder jetzt dem Christentum oder dem Islam angehört, er ist oder sie einfach Hindu von Herkunft. wird auch auf dieser Ebene Inklusion oder Inklusivismus betrieben. Abgrenzung gibt es nicht, wenn es um diesen Inklusivismus geht, wohl aber, wenn es darum geht zu erklären, das sind keine Christen oder Muslime, denn alles, was der Islam oder das Christentum lehren, findet sich ja innerhalb des Hinduismus längst. All diese Vorstellungen, auch in den Varianten vom Monotheismus über den Monismus zum Polytheismus, ja zur apersonalen Vorstellung von Gott, hat einen Platz im Hinduismus. Es ist die pluralste Form von Religiosität, bei der es am meisten Schwierigkeiten macht, überhaupt den gemeinsamen Kern zu bestimmen, sodass Rabindranath Tagore sagen kann, es ist eigentlich so, dass jeder Mensch eine Einrichtung darstellt. So wie die Seelen verschieden sind, sind auch die Religionen der Menschen verschieden. Und es gab sogar Fälle, wo dann ein Vertreter des Hinduismus in Amerika auf eine ihm bis dahin nicht bekannte Religion traf und gesagt hat, er muss unbedingt nach Indien und die auch noch bekannt machen, das würde das religiöse Angebot im Markt der Möglichkeiten vergrößern. Hier haben wir also ein ganz anderes Konzept als das der Ausgrenzung. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte zum Buddhismus sagen und dann, wie versprochen, auch noch etwas Zeit für die Diskussion lassen. Beim Buddhismus ist eine ähnliche Situation wie im Christentum insofern gegeben, als die uns bekannten Formen des Buddhismus sehr facettenreich und ausgesprochen unterschiedlich, ja man kann sogar sagen, widersprüchlich sind, sodass wir zwar hören und erleben, dass diese alle auf Buddha als Gründer berufen, aber was da das Gemeinsame sein soll, ein Problem für die Wissenschaft ist. Im Ergebnis, dass zum Beispiel die französisch-belgische Schule gesagt hat, das interessiert uns gar nicht mehr, wir untersuchen nur noch die einzelnen Schulen und fragen gar nicht, wieso die überhaupt zu der einen oder anderen Form gehören, die man dann als buddhistisch bezeichnet. Und für diese extreme Variationsbreite sind Abgrenzungen, die vollzogen wurden in einer Zeit, bevor überhaupt die ersten Texte schriftlich festgelegt wurden und die ihren Niederschlag finden in der Tatsache, dass wir es mit unterschiedlichen Richtungen innerhalb des Buddhismus zu tun haben, die alle von sich behaupten, sie seien authentische Zeugen der Lehren des Buddha. Die bekanntesten Abgrenzungen dieser Art sind der Mahayana-Buddhismus, der dann den Theravada-Buddhismus abfällig Hinayana-Buddhismus nennt und der Tantrismus, beziehungsweise dann auch noch der Zen-Buddhismus. Da will ich ein paar wenige Sätze zu denen sagen. Das Ideal des Hinayana, beziehungsweise korrekter des Theravada-Buddhismus, ist der Arhat. Der Arhat, ein Lebewesen, Mensch in seiner Grundform, der die Erlösung sucht, nämlich das herausgelöst werden aus dem Kreislauf der Wiedergeburt. Alle Buddhisten, das sagte ich ja schon, sind darin einig, dass der Mensch innerhalb des Kreislaufes der Wiedergeburt lebt und darin geboren wurde. Und dass er gerne aus diesem Kreislauf ausscheiden möchte, weil er es satt hat, immer wieder wiedergeboren zu werden. Währenddem in der westlichen Vorstellung des Judentums, Christentums und Islam Überzeugung vorherrscht, wir leben nur ein einziges Mal auf dieser Erde und dann die große Frage auftaucht und danach ist es dann aus mit dem Leben und dann die frohe Botschaft lautet, nein, da kommt noch was, etwas Ewiges, ist die Grundüberzeugung der meisten Hindus und nahezu aller Buddhisten, dieses Leben ist eines in einer ganzen Serie von Leben. Leben, die wir schon hinter uns haben und Leben, die wir noch vor uns haben. In unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die dann auch erklären, aufgrund der Taten, die wir verbracht haben, warum wir Kind unserer Eltern sind. Warum muss es gerade die sein, unter den Millionen von denkbaren Ehepaaren, die mich zur Welt gebracht haben, und hätte man sich nicht auch lieber was Besseres wünschen? Eine Frage, die im Westen nie gestellt wurde, und wenn, dann höchstens hinsichtlich finanzieller Einkommensunterschiede. Wenn man dann sagt, ja, also das Ideal wäre ja die klassenlose Gesellschaft, aber wir leben in einer Klassengesellschaft. Nur übersehen wir dabei, dass die Startbedingungen ins Leben eines Menschen wesentlich stärker beeinflusst werden von nicht nur finanziellen Voraussetzungen, sondern auch von psychischen Voraussetzungen. Nicht also 80 Jahre Psychoanalyse kriegen nicht mehr weg, das sind in den ersten 3 Jahren falsch gemacht worden. Und deshalb ist das natürlich eine nicht unerhebliche Frage, wieso man gerade bei denen auf die Welt kommt. Sie können sich das alles vorstellen. Nun, wenn aber schon verlaufende Leben da sind, stellt sich natürlich auch die Frage, wie das weitergeht und dann wieder in neue Leben kommt. Und das ist eigentlich für die Wiedergeburtslehre eine Selbstverständlichkeit. Deshalb ist die eigentliche frohe Botschaft nicht, dass es weitergeht, das ist sowieso klar, wenn auch nicht ganz klar ist, als was, aber eine kosmische Verwandtschaft durchaus gegeben ist, wenn man daran denkt, dass ich auch als Tier wiedergeboren werden kann und so weiter. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, wie ich da wieder rauskomme. Dieses Leben. Brauchen Sie sich ja nur mal vorstellen, werden wiedergeboren, nehmen ja bekanntlich nichts mit an Wissen aus dem jetzigen Leben, fangen wieder an, werden wieder eingeschult, machen wieder Examen ab und dann all das wieder und noch 100 Mal. Irgendwann wächst der Wunsch, was man machen muss, damit das aufhört. Da fängt dann der Buddhismus an. Der hat da die Lösung. Jedenfalls die Lösung aus der Sicht des Buddha. Denn er hatte schon die Hindu-Wege alle durchprobiert und festgestellt, die führen zu nichts. Damit hat er sich natürlich außerhalb dessen gestellt, was wir vorhin beim Hinduismus betrachtet haben. Und hat dann gesagt, also nur meines ist das Richtige. Und dieses meines ist das Richtige, ist in der Sicht des Theravada-Buddhismus das Ideal des Ahat, dem sozusagen aufgeht, ein Licht aufgeht und er zur Selbst Selbstlosigkeit erwacht. Merkt, alles, was sozusagen mich im Kreislauf der Wiedergeburt hält, ist die Illusion, ein Ich zu haben. Was zerstört wird durch das Erwachen, ist, dass ich kein Ich habe. Dass ich ein selbstloser Weltblick bin. Es ist nicht das Ich, das zerstört wird, sondern, denn das gibt es ja nicht, sondern die Illusion, ein Ich zu haben. Und wer so lebt, weiß dann, dass er ganz anders verortet ist in der Welt, als der, der meint, er sei karmisch eingebunden in den Kreislauf der Wiedergeburt. Damit gleicht der Ahat, dem dieses Licht aufgeht, einem Menschen, der in einem Einsitzerfahrzeug unterwegs ist und zum Ziel fährt. Er fährt im Vertrauen darauf, dass die Betriebsanleitung, die er von Buddha bekommen hat, stimmt. Theoretisch können Sie es sich auch selbst denken, aber da reicht oft die intellektuellen Fähigkeiten nicht dazu, sonst wäre er Buddha. Dieses Wissen ist nichts Übernatürliches, sondern für jeden im Prinzip erreichbar, wenn auch für die meisten nicht erlaubt. Und der Buddha, der Arhat, also dieser in dem Einsitzer, ist eben zum Ziel unterwegs. Weshalb die Vertreter des Mahayana über ihn behaupten, er sei es in einem kleinen Fahrzeug, in diesem Einsitzer. Und dem halten sie entgegen ein ganz anderes Ideal, das Ideal des Bodhisattva. Das ist ein Wesen, das auf die Buddhaschaft im Grunde genommen Anspruch hat, der sie erlangt hat, aber aus Mitleid zu den Menschen den Eintritt ins Nirvana nicht vollzieht, sondern lieber die anderen, die auch gerne da ankommen würden, einsammelt in einem großen Fahrzeug, das für alle ein Angebot ist. Lateinisch heißt für alle Omnibus. Der Bodhisattva ist sozusagen der Busfahrer des Omnibus. Er lädt alle ein, lässt sie alle kommen. Das Ticket für diese Fahrt ist die Verehrung des Buddha bzw. des Bodhisattva. Und so fährt das sozusagen überall herum und sammelt die ein, um schließlich im Nirvana anzukommen, das nun auch in den Theravada-Traditionen oft anders beschrieben wird als in den Mahayana-Traditionen. In der Theravada-Tradition etwa so, dass man sagt, es gleicht einem Menschen, der unter fürchterlichen Bedingungen leidet und dann sagt, ich bin froh, wenn das alles rum ist. Und dann die Frage sich stellt, wer stellt eigentlich fest, dass er froh ist, wenn alles rum ist. Und die andere Seite im Mahayana-Buddhismus, wo die gemeinsam eben alle zu einem schönen Ort des Nirvana, zum reinen Land und so weiter unterwegs sind. Überall wird gefahren, auch im Tantrismus und in dem Zen-Buddhismus. Wir haben in all diesen religiösen Traditionen immer wieder Reformen gehabt. Und auch manchmal ausgrenzen. Wenn in einem gewissen Sinne, wenn auch nicht so radikal wie im Westen, geht es da eben doch manchmal darum, eben auch festzustellen, dass man sich auch ganz gegenüber richten. Ich will nur eine Reformrichtung nennen, die in Japan eine sehr große Tradition hat, nämlich aus dem 13. Jahrhundert Nichiren. Dieser Nichiren-Buddhismus führte dann im 20. Jahrhundert zur Ausprägung sehr unterschiedlicher japanischer Schulen des Nichiren-Buddhismus. Ich nenne drei an der Zahl: Ryukai, Risikosakai und Tsukakakai. Brauchen Sie sich jetzt nicht alle merken. Wichtig ist aber, dass wir in diesen unterschiedlichen Schulen Ryukai eine Schule haben, die sozusagen an alle Verstorbenen dauernd erinnert. In Risikosakai eine Schule haben, die sich für den Dialog mit den Religionen einsetzt. Ihr früherer Präsident Livano, übrigens buddhistischer Beobachter des Zweiten Vatikanischen Konzils, ist Mitgründer von WCAP, also World Conference for Religions and Peace, also eine sehr stark dialogisch ausgerichtete Gruppe. Und sogar Gakkai ist eine ausgesprochen kämpferische Richtung innerhalb des Buddhismus, die nicht nur in Japan, sondern auch bis nach Europa ihre Fühler ausbringt. Wir haben es also durchaus im japanischen Buddhismus mit Reformen zu tun, die in völlig unterschiedliche Richtungen gehen und dann erfolgreich sind, wenn sie sich in einem entsprechenden politischen Rahmen entfalten können. Es gab aber auch in der japanischen Geschichte Beispiele, wo sie zurückgedrängt wurden. Dann vielleicht das bekannteste, und das ist zugleich das letzte Beispiel, für eine Reform im Buddhismus sein, der Dalai Lama, der 14. Dalai Lama. Das Interessante ist, und jetzt haben wir sozusagen mit einer Grundkonzeption wie bei Tahtabi im 19. Jahrhundert in Ägypten zu tun. Der Dalai Lama ist davon überzeugt, dass der Buddhismus sich mit der modernen Welt durchaus in eine Koexistenz bringen lässt. Er sagt zwar, dass falls irgendwelche Lehren, etwa der modernen Physik, so wären, dass der Buddhismus damit in Schwierigkeiten käme, dass man dann die Vorstellung vom Buddhismus reformieren müsse. Aber er habe bisher noch nichts in dieser Richtung gefunden. Wie Sie wissen, hat er Physikseminare etwa in MIT in den USA besucht, und mit Professoren weltweit diskutiert über Buddhismus, Philosophie, Weltanschauung und Physik. Übrigens ähnlich wie der Tsukakakai Ikeda, einer der Haupttheoretiker der Tsukakakai. Und alle kommen immer zu dem Schluss, dass man vielleicht unterschiedliche Sprachen sprach, aber im Kern, dass alles sich miteinander harmonisieren lässt, so stark, dass der Dalai Lama seinen Mönchen verordnet hat, moderne Physik zu studieren, moderne Technik zu studieren, um den Buddhismus besser zu verstehen. Andererseits aber auch den Physikern empfiehlt, sich mit dem Buddhismus zu beschäftigen, um die Seelenkräfte, die psychischen Kräfte im Menschen tiefer zu verstehen, und Dimensionen zu entdecken, die der modernen Naturwissenschaft noch unbekannt sind. Auf diese Weise erleben wir, wie auch im Buddhismus Reformen stattfinden und es auch Ketzer gab. Entscheidend ist, glaube ich, in all den Traditionen gewesen, dass man die Rolle der politischen Rahmenbedingungen für oder gegen Reformen nicht unterschätzen darf. Und es sind letztlich diese, die bewirken, dass Reformen erfolgreich sind. Wir denken an Friedrich von Sachsen, der politisch Luther unterstützte, ihn von der Durchführung der Reichsakt gerettet hat. Dass natürlich andererseits auch politische Rahmenbedingungen bewirken können, dass Menschen mit ihren Ideen in ihren Herkunftsländern lebensgefährlich bedroht sind und dann vielleicht auch umgebracht werden oder fliehen müssen, sodass wir insgesamt feststellen können, es gibt Reformer und Ketzer in all den genannten großen Traditionen. Es hängt weitgehend an der Politik, was zum Erfolg und was zur Verfolgung führt. Und es ist oft auch so, dass manche Ideen erst später wirken, aber in jedem Fall Veränderungen nicht generell durch Gesellschaften, sondern durch Vorstellungen, Gedanken von Einzelnen geprägt werden. Vielen Dank. Ich möchte die letzten paar Minuten noch nutzen, um vielleicht die eine oder andere Zusatzfrage noch zu beantworten. Ja, bitte. Ich werde die Frage wiederholen, wenn ich sie gehört habe. Ja. Ja, das ist revolutionär. Ich möchte die Frage erst wiederholen. Es wird darauf hingewiesen, dass eines der letzten Bücher des Dalai Lama sagt, Religion sei nicht die Lösung, sei auch gar nicht wichtig, sondern es käme auf die Ethik an. Das stimmt und der Dalai Lama begründet das in diesem Buch mit folgender Aussage: Wir leben gemeinsam auf dieser Erde und müssen sozusagen es schaffen, nicht zusammen unterzugehen, sondern zu überleben. Das geht nicht, wenn nur religiöse Führer sich auf eine Rettung der Menschheit einschwören lassen und entsprechende Konzeptionen entwickeln und Organisationen führen, sondern angesichts der Tatsache, dass es ja einen nicht unbeträchtlichen, ja sogar regelmäßig noch wachsenden Anteil von Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die gar nicht mehr mit Religion in Verbindung gebracht werden, brauchen wir eine viel breitere Basis, als die Religionen sie bieten können, und diese Basis ist die Ethik. Das Problem, das man natürlich sehen muss, ist, und da steht in dem Buch nicht sehr viel dazu drin, die Ethik ist schwer zu begründen, wenn man sie außer metaphysischer Kategorien versucht zu begründen. Die einzige pragmatische Antwort dann in dieser Situation ist die, die einmal der frühere Bundespräsident Herzog gegeben hat. indem er gesagt hat, wenn Menschen nicht wissen, dass man andere nicht verbrennen darf oder deren Häuser nicht anzünden darf und das auch nicht einsehen, dass man das nicht darf, dann muss das Gesetz sie hindern. Und die Polizei und so weiter. Das heißt, es ist etwas anders als etwa in den 70er Jahren. Viele dachten in der ethischen Diskussion, man kann jeden Abweichler durch Überzeugung mit Argumenten zu einem ethischen Verhalten bringen. Das ist nicht immer erfolgreich. Und es gibt Momente, wo eben das Gespräch abgebrochen wird und werden muss, aber man darauf bestehen muss, dass trotzdem die Verhaltensweisen eingehalten werden. Ja, das gilt gegenüber Extremisten, seien sie links, rechts oder religiös. Irgendwie geht das nicht, wenn Sie das niedersächsische Schulgesetz sich angucken und da steht im Paragraphen 2 für alle Fächer, für die ganze Schule, dass zum Bildungsauftrag der Schule gehört Toleranz unter den Völkern, Achtung der Menschen, Rechte und so weiter, dann ist nicht möglich, dass Hassprediger in dieses System integriert werden. Da muss man ihnen das Handwerk legen. Gut, jetzt die Frage. Nein, der Shintoismus ist wie der Konfuzianismus eine Staatsmoral, die völlig losgelöst vom Buddhismus ist. Was interessant ist, bezogen auf China und Korea und dann eben auch auf Japan ist, die Menschen gehören normalerweise mehreren religiösen Traditionen an. In Japan wird man geboren, dann wird man in den Shinto-Schrein eingeschrieben, aber man wird als Buddhist beerdigt. Der Shintoismus ist für das Leben zuständig, der Buddhismus für den Tod. Inzwischen mit Dumpingpreisen die christliche Ehe, Schließung dann auch für die Ehe. Gut. Weitere, da war noch irgendwo. Oh, Entschuldigung, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor, an die wunderbare Vorlesung. Ich wollte gerne nochmal auf die Frage der politischen Rahmenbedingungen sprechen kommen. Es gibt ja den schönen Satz: Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und viele der Reformer oder die als Ketzer informiert werden, haben die Ideen vielleicht dann nicht zur richtigen Zeit gehabt, wären sie später gekommen oder vielleicht früher, hätten sie vielleicht was gekönnt, aber sie haben was bewegt, mal Zeit. Was meinen Sie? Ja. Also zunächst muss man natürlich sagen, es ist richtig, nichts ist stärker als Ideen, wenn sie im richtigen Augenblick geäußert werden. Diesen richtigen Augenblick habe ich ja umschrieben in dem Satz, wenn die politischen Rahmenbedingungen sie unterstützen. Wenn der Friedrich von Sachsen nicht gekommen wäre, dann wäre wahrscheinlich Luther irgendwo umgekommen. Luther hat ja auch umgepolt. Er hat ja einmal sozusagen als Reformator für die Bauern gekommen und dann hat er im Grunde genommen die Fürstenreformation vollzogen mit den Gutachten unter anderem für den Philipp von Hessen, in dem er 1536 eben sagt, der darf auch mit Gewalt gegen die Wiedertäufer vorgehen. Parallel zu ihm lebte Münzer. Der hat die Kurve nicht gekriegt und endete auch entsprechend. Und vor Luther war Hus erfolgreich regional, aber nicht in der Breite. Sodass man sagen kann, der richtige Moment, in dem man kommt, ist eben auch der Moment, in dem die politischen Rahmenbedingungen das ermöglichen. Und dann ist man stark, aber nicht allein, eben wegen dieser Rahmenbedingungen. Und das kann auch kippen, die Stimmung kann kippen. Und gerade wenn wir die heutige Politik weltweit angucken, dann sehen wir ja, wie schnell das geht. Und da passiert dann noch etwas, was wichtig ist, wenn wir das Kippen betrachten. Es werden Vokabeln eingeführt, die neutral oder positiv klingen, aber auch Grenzungstendenzen haben. Nicht also in Frankreich zum Beispiel, redet man nicht gegen die Muslime, man hat aber Sorge, dass sie vielleicht die Scharia einführen und tritt deshalb für die Laizität ein. Der Begriff Laizität ist in sich natürlich positiv konnotiert, er meint aber Laizität gegen islamische Ansprüche. Wir in Deutschland reden jetzt vom christlichen Abendland. Es ist mehrfach eingesetzt worden. Bei der Verleihung des Karlspreises in Aachen in den 50er Jahren gegen den Kommunismus. Heute dient das christliche Abendblatt als Abgrenzung gegenüber dem Islam. Morgen vielleicht wieder gegen was anderes. Die deutsche Leitkultur. Migrationshintergrund. Nicht? Im Übrigen hat ja nicht jeder einen Migrationshintergrund. Herr McAllister offensichtlich nicht. Er hat nur einen britischen Pass neben dem Deutschen. Und ein tschechischer Kollege hat mich vor einiger Zeit gefragt, wie lange man in Deutschland leben muss und keine Migrationshintergrund hat. Ich war leider nicht in der Lage, die Frage zu beantworten. Was ich damit sagen will, ist, wir werden ganz bestimmte Begriffe eingeführt. Und das kann man sehr elegant auch machen, bis ins politische Lager. Dafür nehme ich ein Beispiel aus Australien. In Australien kannte man natürlich auch bis vor kurzem das Phänomen von Asylsuchenden. Die gibt es nicht mehr in Australien. Es gibt nur noch illegale Einwanderer. Damit ist eine völlig neue Situation geschaffen und jeder stimmt zu. Illegale Einwanderung muss gestoppt oder verboten werden. Deshalb ist wichtig, dass wir all diese Begriffe, die da immer neu auftauchen, auch das jüdisch-christliche Erbe. Im Übrigen sind die Juden nie gefragt worden, ob sie in dieses Erbe integriert sein wollen oder nicht. Aber das jüdisch-christliche Erbe ist ja auch ein Kampfbegriff gegen die anderen. Nicht? Und so kann man der Reihe nach durchgehen und feststellen, wie Rahmenbedingungen dann verändert werden, auch durch Vokabular. Und wenn dann einer im richtigen Moment das richtige Schlagwort bringt und gerade damit auf den Markt kommt, dann hat er Erfolg. Das beste Beispiel dieser Art, ich weiß nicht, ob Sie mal ein Interview mit Dieter Borschmeier gesehen haben, der das Buch Was ist Deutsch geschrieben hat. Über 1000 Seiten, die 2016 oder 2017 erschienen sind. Er hat gesagt, als er das Buch anfing zu schreiben, wusste er nicht, dass das von Aktualität ist. Als er aber kurz vor dem Ende war und vor dem Redaktionsabschluss stand, war die Diskussion um die deutsche Leitkultur gekommen. Und da konnte er mit Was ist Deutsch unter Verweis darauf, dass das Deutsch als Weltkultur von Goethe und Schiller konzipiert war, voll in die Bresche springen und einen aktuellen Beitrag leisten. In diesem Sinne kam er zum richtigen Zeitpunkt, hatte es aber nicht vorbereitet, hatte nur, wie man theologisch sagen würde, den Kairos, also die Situation der Stunde, voll begriffen und entsprechend eingesetzt. Meine Damen und Herren, die Zeit ist nun leider schon vorbei. bitte um Entschuldigung für lange Antworten. Ich weise aber nochmal darauf hin, dass ich nicht alle diese Flyer mit nach Hause nehmen brauche. Sie dürfen sich bedienen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine schöne Woche.